macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich. Manchmal wahrscheinlich wirklich fast beschämend. Um den 8. März, eigentlich immer nur kurz vor dem 8. März, häufen sich auf einmal die Veranstaltungen mit Frauenteam. Top Berlin tröppelt da sicher genauso halbgar dem Frauentag hinterher wie viele andere Gruppen auch. Immer scheint übers Jahr vieles anderes politisch dringender, akut relevanter zu sein als feministische Kapitalismuskritik. Was ist überhaupt feministische Kapitalismuskritik? Soll sie gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen angreifen? Soll sie gesellschaftlich produzierte Normierungen und Ausschlüsse bekämpfen? Soll sie Frauen als Klasse begreifen? Kurzum, was ist der Stand und was sind aktuell vielleicht Probleme feministischer Kämpfe heute? Das wollen wir gemeinsam mit euch und gemeinsam hier mit unseren Gästen auf dem Podium diskutieren. Eine ganz beschissen blöde Dame, das muss zuallererst gesagt werden, ist Madame Krankheit. Mit ihrem Charme und ihren Klauen hat sie gleich zwei tolle Referentinnen niedergekämpft, die darum heute das Bett anstatt das Podium hüten. Ilse Lenz als Aktivistin der 68er und langjährige Erforscherin der Geschlechter- und Unterdrückungsverhältnisse von Frauen ist krank und verhindert. Nina Scholz, Journalistin und Autorin und Feministin und Mitherausgeberin des so tollen Hate-Magazins, hat es ebenfalls erwischt und kann auch nicht hier sein. Beiden wünschen wir natürlich ganz schnell Gesundheit und sind aber ein bisschen verärgert, dass uns diese Madame Krankheit so viel Ärger hier beschert. Gesund und voller Diskussions- und Kampfeslaune sind heute Abend aber bei uns Sarah Speck, Detlef Georgia Schulze und ich sage einfach Anja. Kommt gleich. Sarah Speck, ich will sie kurz alle drei vorstellen, arbeitet am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Sie hat gemeinsam mit Cornelia Koppitsch eine Untersuchung zur Wahrnehmung von Geschlechterrollen in heterosexuellen Beziehungen unternommen, in denen inzwischen die Frau als Ernährer auftritt und nicht mehr der Mann, was man sonst gefälligerweise so kennt. Sie ist Feministin und diskutiert und kämpft seit vielen Jahren in verschiedenen politischen Zusammenhängen. Nennen möchte ich das Autorinnenkollektiv Kitchen Politics, was vielleicht viele von euch kennen, mit 2 von 3 Bänden, die bisher erschienen sind, und die Naturfreunde Jugend Berlin. Daneben sitzt Detlef Georgia Schulze. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat in Gender Studies promoviert. Ein Aufsatz von einem Vortrag zu Marxismus und oder Feminismus ist jetzt gerade in den letzten Zügen und erscheint bald als Broschüre. Sie hat dankenswerterweise, glaube ich, heute Morgen kurzfristig zugesagt, heute Abend einfach hier zu sitzen und den Part von Nina zu übernehmen. Anja, ganz neben mir, arbeitet mit im Netzwerk für Care Revolution, das seit etwa 2 Jahren aktiv ist, vor allem in der Care-Bewegung. Anja hat etwa vor einer Stunde zugesagt, hier oben zu sitzen und Ilse Lenz zu unterstützen. Wenn wir jetzt also soweit sind, dann bitte ab jetzt nicht mehr rauchen. Eine Ausnahme gilt für Sarah hier oben drauf der Bühne. Konzentration, Lust auf die Thesen, die wir vorstellen und los geht's. Wir werden 3 längere Inputs von allen hören, dann ein wenig das Gespräch und die Diskussion hier auf dem Podium fortsetzen und dann aber doch relativ rasch versuchen, mit euch ins Gespräch zu kommen und zu schimpfen und zu streiten über den Feminismus. Los geht's, klasse Frau zum Stand feministischen Kämpfens heute. Die 2. Frauenbewegung, die ihren Ausgangspunkt gegen Ende der 60er Jahre in den USA und in Europa hatte, war in ihrer politischen Wirksamkeit für viele Bereiche des privaten wie des öffentlichen Lebens in Deutschland prägend. Immerhin konnte sowas wie patriarchale Familienstrukturen und Erziehungsmethoden aufgebrochen werden. Das Verhältnis zum eigenen Körper wurde enttabuisiert. Der insbesondere weibliche Körper wurde als Feld von Schönheitsidealen und von Gesundheitsdoktrinen geprägten Normierungen und Disziplinierungen hinterfragt. Überhaupt wurden sowas wie Körper und Kleidung, die Sexualität und die Ernährung als ein politisches Kampffeld der Geschlechter und ideologisches Machtinstrument entlarvt. In vielen Bemühungen, angefangen von autonomen Kinderläden über selbstorganisierte Arbeitskreise, Lesekreise, Menstruationskreise, Massendemonstrationen gegen den Paragraph 218 bis hin zu militanten Untersuchungen, das kennt heute kaum noch jemand, glaube ich, das waren so eine Art parteiischen Selbstbefragungen von Erzieherinnen, wurde der Versuch unternommen, eine Bewegung für ein gemeinsames Leben aller Menschen zu schaffen, das nicht maßgeblich bestimmt ist durch männliche Dominanzkulturen, sexuelle Bipolarität und die Mechanismen ökonomischer Verwertbarkeit. Typisch weiblich konnotierte Tätigkeitsfelder wie das Gebären, die Ernährung, das Liebegeben, die Sorgearbeit sollten endlich aus der Zone des Privaten befreit und als gesellschaftliches Verhältnis in die Verantwortung aller gelegt werden. Doch was ist eigentlich aus diesen feministischen Kämpfen von damals geworden, fragen wir heute. Welchen Geschlechterbildern sitzen eventuell auch heute vermeintlich fortschrittlichere und emanzipiertere Lebensentwürfe von Frauen immer noch auf? Und welchen konnten sie aber hinter sich lassen? Auf welcher Verlagerung von Ausbeutungsverhältnissen beruht die Emanzipation der Frau im Westen? Was ändert sich gerade im Bereich der klassischen Fürsorgeberufe? Welche neue Rolle spielen dabei neue, oft prekäre Anstellungsverhältnisse von Frauen und auch von Männern? Welche Rolle spielt die Verlagerung von klassischer Fürsorge aus der Familie heraus? Und welche Rolle spielt die Ausweitung des Sektors der Care-Ökonomie? Was ändert sich also an dem Selbstverständnis von Frauen und dem gesellschaftlichen Verständnis von Familie und dem sozialen Miteinander im Kapitalismus, wenn die emanzipierte westliche Frau von Leihmutterschaft profitiert, von einer Au-pair-Wirtschaft, von Haushälterinnen im Niedriglohnsektor, von Pflege- und Kurheimen in Osteuropa und in Südostasien? Kurzum, was müssten eigentlich Felder sein des feministischen Kämpfens heute? Den Anfang soll Sarah machen, damit ich jetzt hier auch nicht den ganzen Abend quatsche. Vor dem Hintergrund deiner Tätigkeit als Soziologin und der Ergebnisse deiner Untersuchungen von heterosexuellen Paaren und dem Selbstverständnis und der Rollenfindung von Frauen innerhalb dieser Beziehung, aber auch vor dem Hintergrund deiner Diskussion innerhalb feministischer Kreise, wie sieht's denn aus mit den feministischen Kämpfen heute? Okay, ich fange mal an, natürlich mit einer Einschränkung, weil ich natürlich zu dem Stand des feministischen Kämpfens, also ich finde es eine große Herausforderung, dazu etwas zu sagen. Und ich glaube, dass man je nach, dass es sehr unterschiedliche Kontexte gibt und je unterschiedliche Machtkonstellationen an unterschiedlichen Orten und entsprechend sich auch die Kämpfe anders gestalten. So, ich werde also vor allem über den hiesigen Kontext sprechen, über die Situation hierzulande in ihren, auch in ihren globalen Zusammenhängen und Verästelungen. Wir stehen, je nachdem wie man zählt, 40 bis 50 Jahre, nachdem die sogenannte zweite Frauenbewegung sich öffentlich Gehör verschafft hat, vor einer vollkommen anderen gesellschaftlichen Situation. Man kann eben aus feministischer Perspektive sich nicht nur die Frage stellen, was aus den Kämpfen geworden ist, sondern möglicherweise auch, welchen Beitrag feministische Kämpfe zu dieser spezifisch neuen gesellschaftlichen Konstellation geleistet haben oder anders gesagt, welche nicht gewollten paradoxen Effekte feministische Kämpfe im postfordistischen Akkumulationsregime zeitigen. Von einer vergleichenden Perspektive ausgehend, also Vergleich 60er, 70er Jahre und heute, waren die feministischen Kämpfe in gewisser Hinsicht natürlich überaus erfolgreich. Wir haben eine grundsätzliche Anerkennung von Frauen als Rechtspersonen und eine Rechtslage, die immerhin seit 1997 Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellt, immerhin. Auch in Sachen gesellschaftlicher Teilhabe hat sich einiges geändert. Wenn man quantitative Daten heranzieht, und das machen Soziologinnen ja sehr gerne, dann kommt man schnell den Eindruck, ist doch eigentlich alles ganz schick. Also der Zugang zu Bildungsinstitutionen hat sich massiv verändert. Es gibt, Entschuldigung, ich glaube jetzt versteht ihr mich besser. Es sind sehr viele Frauen berufstätig, das heißt, es gibt immer seltener die Konstellation, einer finanziell abhängigen Ehefrau, selbst in Westdeutschland. Es gibt selbst in Sachen Führung, also Frauen in Führungspositionen, was die Medien da immer besonders interessiert, hat sich einiges geändert. Und auch auf der Ebene von Alltagsbewusstsein oder Diskursen hat sich einiges verändert. Das heißt, wir finden hohe Zustimmungsraten zu Fragen der Gleichberechtigung. Und auch Männer wollen sich heute im Familienleben sehr gerne engagieren. Die Geschlechterverhältnisse haben sich also drastisch geändert, das kann man zweifelsohne sagen. Dabei geht die Erosion der Ernährerehe, die ja in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts den Ausgangspunkt der feministischen Gesellschaftskritiken bildete, insgesamt mit einer Pluralisierung von Lebensformen einher. Das heißt, man darf heute zum Glück prinzipiell erstmal anders leben und es wird weniger sanktioniert, aus der hetero-Kleinfamiliennorm zu fallen. Das sind zentrale Erfolge der Frauen, der Schwulen und der Lesbenbewegung des 20. Jahrhunderts. Wir haben es also mittlerweile mit vollkommen anderen Bedingungen zu tun, auch für nicht heterosexuell lebende Menschen, die insgesamt ebenfalls weniger diskriminiert werden. Wir wissen allerdings auch, dass das A, ganz und gar nicht überall der Fall ist, B, wiederum viel mit Klasse und Herkunft zu tun hat und eine Reihe von Zuschreibungen und C, im hohen Maße umkämpft ist. Also schaut man sich gegenwärtig zum Beispiel die wirklich irren Demos für alle an in Baden-Württemberg, dann zeigt sich, dass dieser Status quo, den ich gerade beschrieben habe, diese veränderte Ordnung der Geschlechter überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass diese erreichten Emanzipationsgewinne ganz und gar nicht gesellschaftlicher Konsens sind. Man kann das Ganze nämlich auch vollkommen anders darstellen und da lässt sich bekanntlich sehr viel anführen. Also einmal den oft zitierten, weiterhin bestehenden Gender Pay Gap, die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern im Arbeitsmarkt, die männlich dominierten Strukturen in der Erwerbswelt, heterosexistische Strukturen etc. Und dazu gehört auch die Tatsache, die sich ja Anfang des Jahres, es halt so, oder? Nee, dann halt es nur hier vorne. Also jedenfalls dazu, zu diesen problematischen Strukturen gehört auch die Tatsache, die sich Anfang des Jahres ja wieder auf erschreckende Weise gezeigt hat, dass nämlich Sexismus und alltägliche sexualisierte Gewalt öffentlich nur dann thematisiert werden, wenn damit Stimmung gegen Geflüchtete gemacht werden kann. Und feministische Positionen finden vor allem dann Gehör, wenn sie der Stabilisierung eines nationalen Selbstbildes dienen. Im Sinne von, ach, was sind wir aufgeklärt hier. Zu dieser anderen Einschätzung und der Darstellung der Lage gehören auch Retraditionalisierungstendenzen, die vielfach diagnostiziert werden. Also zum Beispiel die im Literaturangebot jedes Bahnhofskiosk lesbaren Behauptungen, Männer seien nun mal so und Frauen anders. Aber auch die vielerorts und auch von Frauen aufs Neue erhobene Forderung, die heterosexuelle Kleinfamilie soll gestärkt werden und die traditionell weibliche Rolle restauriert. Und zwar tatsächlich auch von Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen und gleichzeitig Bücher publizieren, die den Titel tragen, dann mach doch die Bluse zu. So, und dann ist es so, weiterer Aspekt, und damit komme ich zum Kern dessen, womit ich mich beschäftigen will, dass, wenn man die Analyseperspektive der radikalen marxistischen Feministin der 70er Jahre anlegt und die Reproduktionsverhältnisse kritisiert hat, sich im Kapitalismus des frühen 21. Jahrhunderts zwar ganz viel verschoben hat, aber eben auch ganz viel beim Alten geblieben ist und sich alte Herrschaftsmuster und nicht nur patriarchale Muster teils verfestigen, teils in neuem Gewand zeigen. Also man kann also sagen, oder die These würde ich aufstellen, dass sich die Geschlechterordnung hierzulande nur transformieren konnte, weil sie zugleich zementiert wurde. Das klingt paradox, ist auch paradox, wird aber, glaube ich, noch verständlich werden. Aus der Perspektive der Reproduktion ist es nämlich so, dass der Löwinnenanteil der Reproduktions- und der Haus- und Sorgearbeit weiterhin von Frauen geleistet wird. Ein Teil davon wird allerdings inzwischen als Dienstleistung erbracht und in diesem Sinne hat sich die radikale Forderung aus der zweiten Frauenbewegung nach Lohn für Hausarbeit, die eigentlich auf den Umsturz der gesamten Gesellschaft zielte, in sehr verdrehter Weise realisiert. Dabei erscheinen mir drei Aspekte wichtig. Erstens, dass es zu einer globalen Umverteilung von Sorge gekommen ist, die auf Klassenverhältnissen sowie neokolonialen und repressiven Migrationsregimen gründet. Zweitens sind diese Arbeiten, auch wenn sie bezahlt sind, gesellschaftlich weiterhin abgewertet. Das ist das Kernthema auch der Care Revolution. Und drittens kommt es im gegenwärtigen Akkumulationsregime des postfordistischen Kapitalismus zur in Wertsetzung von Reproduktionsarbeiten, die damals als solche, also in den 70er Jahren als solche noch gar nicht thematisiert wurden oder werden konnten, weil es die technologischen Möglichkeiten noch gar nicht gab. Also ich meine klinische Dienstleistungen, Eizelltransfers, Leihmutterschaft etc., die ebenfalls zum Bestandteil der Wertproduktion geworden sind. So. Und zentral ist, dass all diese Mechanismen der Umverteilung verschleiert werden. Reproduktionsarbeit bleibt also Frauensache und das auch, wenn dies von vielen gar nicht mehr so erlebt wird. Ganz im Gegenteil. Wenn man mit Menschen außerhalb der feministischen Blase spricht, und das tue ich manchmal, oft, in Interviews, dann ist die typische Haltung ungefähr, es gibt doch kein Problem mehr. Oder wo ist das Problem? Man glaubt nicht nur, dass in der Erwerbswelt weitestgehend Gleichheit herrscht, sondern auch zu Hause und vor allem beim selbst zu Hause. Dabei ist es eigentlich so, dass in nahezu allen Haushalten, in denen Frauen leben, ist es so, dass sie den größeren oder den größten Anteil der Haus- und Sorgearbeit stemmen. Und man trifft als Sozialwissenschaftlerin leider wirklich in sehr seltenen Fällen auf andere Arrangements. Aber erzählt wird einem eben was anderes. Also heterosexuelle Paare gerne so, nee, bei uns ist das echt 50-50. Wir haben in unserer Studie, die Birgit schon genannt hat, heterosexuelle Paare befragt, in denen die Frau das Haupteinkommen verdient. Dabei ging es um die Frage, ob eben die klassische auf dem Ernährermodell gründende Ordnung brüchig wird oder nicht. Die Antwort ist kurz in gewisser Weise ja. Also es gibt diese Ernährer-Ehe immer weniger. Gehälter sind heute so schlecht, dass alle arbeiten müssen. Und auch männliche Arbeitswelten sind inzwischen so prekarisiert, dass trotz schlechterer Entlohnung zuweilen auch Frauen und oft ungewollt in die Ernährerposition kommen. Wir haben also Paare mit Familienernährerinnen aus unterschiedlichen Milieus befragt. Und interessant war dabei, dass insbesondere die Paare der urbanen Mittelschicht, die sich als besonders egalitär verstehen, also und mit diesem Milieu meine ich ein Milieu mit hohen Bildungsabschlüssen, oftmals einem alternativen Lebensstil, Selbstverwirklichungsberufen etc., dass diese Paare also sagen, dass es überhaupt kein Problem sei, wer mehr verdient und wenn die Einkommensdifferenz zugunsten der Frau bestehe, dass es keine Rolle spiele und dass sie selbstverständlich alles 50-50 machen. Beim genaueren Nachfragen zeigt sich dann aber, dass es so ganz und gar nicht ist. Also, unter der Oberfläche bleibt, das glaube ich, konnten wir zeigen, die alte Geschlechterordnung sehr stabil. Das heißt, vor allem auch, Frauen übernehmen eben einen Großteil der Haus- und Sorgearbeit neben ihrer Berufsarbeit. Und wenn Konflikte drohen, wird im Zweifel eher eine Putzfrau eingestellt. Der Punkt ist aber, und das scheint mir für die heutige Frage auch zentral zu sein, dass diese Paare und auch gerade die Frauen diese Arrangements nicht als ungerecht erleben. Da stellt sich die Frage, warum ist das so? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, das ist ein zentraler Grund, möchte man sich nicht als egalitäre Partnerschaft delegitimieren. Es gibt dabei verschiedene Techniken, gemeinsam das Arbeitsungleichgewicht zu verschleiern. Der Klassiker ist unterschiedliche Sauberkeitsstandards. Das Lachen lässt darauf schließen, dass es eine bekannte Strategie ist. Also das heißt, ungleiche Beteiligung an Hausarbeit wird gerne individuellen Charaktereigenschaften zugerechnet, nach dem Motto, wer einen Sauberkeitsfilm hat, ist selbst schuld. Das ist insbesondere verbreitet in so alternativen postmaterialistischen Milieus, wo Hausarbeit eben keine Rolle spielen soll und es eben total nervig oder auch einfach unsexy ist, sich darüber zu streiten und dann schon lieber, wie gesagt, eine Putzfrau im Zweifel. Eine weitere sehr beliebte Strategie, das Ungleichgewicht zu verbergen, ist, verschiedene Bewertungen von Tätigkeiten vorzunehmen. Gerne sowas wie, mein Mann kocht echt total super und echt, wenn wir Gäste haben, er ist ein total toller Gastgeber. Was auch sich immer gut anbietet, ist, Tätigkeiten rauszurechnen. Marke Wäsche, ach, das macht die Maschine. Aufhängen, naja, das mache ich dann so nebenbei. Und all diese Strategien helfen also, ein Ungleichgewicht zu verbergen und eben auch vor sich selbst zu verbergen. Ein weiter springender Punkt dabei ist die Frage des Gesamtarrangements. Also wer hat die gesamte Ökonomie im Auge? Das sind eben auch meistens die Frauen. Dazu gehören dann so Fragen, wann sind eigentlich das letzte Mal die Fingernägel der kleinen Tochter geschnitten worden? Oder wie ist das mit dem Babysitter nächste Woche? Oder wie ist das mit dieser blöden Schulfeier? Müssen wir da eigentlich noch Cupcakes machen? Genau, und ein solches Ungleichgewicht in der Arbeitsteilung sollte man, folgt man jetzt Frauenzeitschriften, in Hetero-Beziehungen wirklich nicht allzu oft thematisieren, sonst wird man eben ganz schnell nervig. Und diese Frauenzeitschriften empfehlen einem gerne, im Sinne der Liebe nicht zu viel aufzurechnen, sondern mehr zu küssen und weniger zu meckern. Das war ein Zitat aus der Glamour. Genau, die Männer machen das nicht so, dieses Meckern. Die neuen Männer, die sich nämlich angeblich so sehr in der Haus- und Familienarbeit einbringen, sind nämlich meistens total cool und gelassen. Die Frauen sind eher so unentspannt und im Zweifel auch einfach unnötig aufgeregt, man könnte auch sagen hysterisch. Auf jeden Fall ist klar, auf welcher Seite die Affektkontrolle zu finden ist. Und das ist jetzt ein Muster, also das ist tatsächlich erschreckend, wie häufig dieses Muster unterschiedlicher Charakterzuschreibungen, also entspannt versus unnötig locker oder auch etwas zu ambitioniert in diesen ganzen Alltagsdingen. Also dieses Muster tritt erschreckend oft auf und ist meines Erachtens auch gar nicht ganz und gar kein Zufall. Zum Problem wird das Ganze aber, weil diese Frauen dieses urbanen Akademikermilieus umgekehrt ihre Männer gerade deshalb so attraktiv finden, weil sie so gelassen sind und sich selbst auch irgendwie unnötig unentspannt finden. Und das ist deshalb ein Problem, weil sie ihre eigene Rolle und die Arbeit, die sie übernehmen, also sozusagen in dieser Geste zugleich abwerten. Das heißt, im Falle unserer Paare, wo diese Frauen eben mehr verdienen, haben die Paare oder die Frauen, das war interessant, gar nicht so viel damit zu tun, eine andere Aufteilung zu fordern. Vielmehr scheint ihr Problem zu sein, dass sie nicht den Eindruck erwecken wollen, ihr Partner wäre beruflich benachteiligt. Und so haben wir es dann mit Konstellationen zu tun, in denen, ich spitze das jetzt etwas zu, die Frauen total viel Stress im Beruf haben und nebenher die Familie am Laufen halten und die Männer, viele von ihnen sind so Künstler, oder in künstlerischen Tätigkeiten. Viele Stunden in ihrem Atelier, in ihrer Werkstatt oder in ihrer Bürogemeinschaft verbringen. Und zwar umso mehr, je prekärer der Berufsstatus ist. Und die Frauen unterstützen sie genau dabei, weil sie einen Mann wollen, der sein Ding macht und weil sie eine Beziehung leben wollen, die gleichberechtigt ist. Umgekehrt kann man sich sehr gut vorstellen, dass die künstlerische Arbeit einer Frau, also in einer umgekehrten Konstellation, eine künstlerische Arbeit der Frau, die kein Einkommen einbringt, wahrscheinlich eher als Hobby gelten würde. Aber eins der Dilemmata ist eben, dass diese Frauen an diesen Dynamiken teilhaben und dass die heterosexuelle Ordnung blöderweise in Emotionen und Begehrenstrukturen verankert ist. Sonst würden sie, oder vielleicht kann man ja auch sagen, wir hier oder so, also ich meine, das macht so ein blödes, imaginäres, heterostrukturiertes Kollektiv auf, aber also sagen wir, einige hier, diese lästigen Typen, die so voll ihr Ding machen, ganz autonom sind und darin auch so rebellisch irgendwie so attraktiv finden. So, zusammengefasst. Wir haben also eine Konstellation, in der bestimmte Frauen mit spezifischen Ressourcen, finanziellen Ressourcen, Bildungsabschlüssen, deutschen Pass etc. in ihren Heteropaarbeziehungen emanzipierte Lebensentwürfe führen können. Und zwar, indem sie einen Teil der im Privaten anfallenden Sorgearbeit an andere Frauen abgeben, einen anderen Teil davon auch schlicht in die Konsumsphäre verlagern, in Coffeeshops, Pilates-Studios und Wellness-Oasen oder so. Und ein Großteil der Arbeiten, die sie aber nebenher eben auch noch ständig leisten, weiterhin unsichtbar bleibt und sie selbst dazu einen Beitrag leisten. Und sie erleben diese Konstellation nicht als ungerecht. Sie erleben sich meist dann als gleichberechtigt, wenn sie selbst berufstätig sind. Denn nicht nur im liberalen Feminismus, sondern vor allem auch in den Alltagsdeutungen meint Gleichberechtigung heute vor allem berufliche Gleichheit. Finanzielle Autonomie und berufliche Selbstverwirklichung sind die zentralen Säulen im Glaubensbekenntnis von sich als egalitär verstehenden Partnerschaften. Die Sorgearbeit wird rausgerechnet, angeblich 50-50 erledigt. Und der Überschuss sind persönliche Neigungen. Das heißt, früher wurde Reproduktionsarbeit dem Geschlechtscharakter zugerechnet. Heute wird sie vermeintlich individuellen Charaktereigenschaften zugerechnet, also Sauberkeit, Spleens. Diese Mechanismen sind aber eben Mechanismen der Individualisierung und scheinen mir aus feministischer Perspektive eines der zentralen Probleme zu sein, mit denen wir es gegenwärtig zu tun haben. Und zwar auch deshalb, weil die angebotenen Lösungsstrategien im Falle des Zusammenbruchs dieser sehr fragilen Alltagsökonomien individualisierend sind. Der AK-Feminismus der Naturfreunde Jugend hat das meines Erachtens sehr pointiert auf ein Plakat gedruckt. Da stand drauf, ich krieg's nicht mehr ganz wörtlich hin, korrigiert mich, gestresst im Job, zwei Kinder und ein Pflegefall, mach doch Yoga. Eine Freundin von mir hat übrigens neulich ihren Vertrag im Yoga-Studio gekündigt und die Kündigung begründet mit den Worten, man kann bestimmte Probleme auf der Welt nicht einfach wegatmen. Recht hat sie. Nur leider gehen die mehrheitsgesellschaftlichen Deutungen und Angebote der Bewältigung von Konfliktlagen, die sich in der gegenwärtigen Krise der Reproduktion immer weiter zuspitzen, in genau die andere Richtung, eben in Richtung mehr Wellness-Magazine. Und damit komme ich auch zum Schluss. In einem Artikel im aktuellen AK zitiert Antje Schrupp die italienische Feministin Luisa Muraro mit den Worten: Wir wollten die Welt verändern, aber dann haben sie uns die Gleichstellung angeboten. Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, dazu muss man hinzufügen, jetzt, wo wir ganz gleichgestellt in unseren super stressigen, prekären Jobs kurz vorm Burnout stehen, bieten sie uns auch noch Yogakurse, damit wir uns entspannen können und dabei noch total gut aussehen. Bestimmten Leistungsnormen, bestimmten weißen Schönheitsnormen entsprechen, klasse Frauen sein können, die alles hinkriegen. Angela McRobbie hat das in ihrer meines Erachtens luziden Studie mit dem Titel Top Girls als Abwicklung des Feminismus bezeichnet und ich finde das in gewisser Weise auch treffend. Sie beschreibt einen Pseudo- oder einen Postfeminismus, in dem abgeflachte feministische Werte nach neoliberalen Grundsätzen modifiziert wurden. Geschlechterungerechtigkeit wird unsichtbar und kann nicht mehr artikuliert werden. Und deshalb hat Silvia Federici, eine Autorin, die ich auch euch allen sehr ans Herz legen kann, vollkommen zu Recht formuliert, dass die feministische Revolution als unvollendet zu bezeichnen ist. Damit ende ich. Gleichstellung statt Revolution. Die oldschoolige Forderung der Feministinnen bestand ja immer in dem Wunsch nach Anerkennung und Gleichberechtigung neben dem Mann. Gleiche Rechte, gleiches Gehalt, gleiche Chancen auf Verwertung am Arbeitsmarkt, gleiche politische Teilhabe. Erst durch den angloamerikanischen Einwand, der prominent durch Judith Butler in den Ende der 80er, 90er Jahre stark gemacht wurde, gesellt sich zu den recht materiellen Forderungen eine neue Form der Kritik, die sich auf die Sprache, auf Symbole, auf Symbolordnungen und auf die Körper konzentriert. Das war für die feministische Bewegung sehr einschneidend. Doch wie kann man eine materialistische Kritik und Identitätskritik, oder weil es so oft inzwischen so positiv formuliert wird, wie kann man eine materialistische Kritik und Identitätspolitik überhaupt zusammendenken? Was könnte der deutschen Linken aus deiner Sicht, Georgia, nächster Beitrag, aus dem Dilemma der individualisierten Betroffenheitsphase helfen herauszutreten? Was müsste es heißen, Politik auf symbolischer Ebene heute zu betreiben? Die Frage wurde mir vorher nicht angekündigt, deshalb werde ich den zweiten Teil der Frage heute nicht in der Lage sein zu beantworten, also die Frage nach der Lösung. Ich werde mich auf den ersten Teil konzentrieren und habe, glaube ich, eine andere historische Erinnerung, wobei da meine Sprechposition prekär ist, weil den Vor-Butler-Feminismus hatte ich nur als damals Mann noch von außen mitbekommen, beziehungsweise dann in rückblickender Lektüre. Aber ich würde, so wie ich das erinnere, eigentlich nicht sagen, dass der ältere Vor-Butler-Feminismus auf Anerkennung zielte und auch nicht auf neben dem Mann zielte, auch wenn es in der Terminologie von Gleichheit so eine Tendenz drin gab. Aber ich würde sagen, das, was auch schon im Vor-Butlerschen Feminismus eigentlich das zentrale Anliegen war, war nicht gleich wie Männer zu werden, sondern auch das, was Männlichkeit in dieser Gesellschaft ausmacht, gerade in Frage zu stellen. Und ich würde, glaube ich, auch nicht zustimmen, dass erst Butler die Frage des Symbolischen neben dem Materiellen angesprochen hat, sondern würde eher sagen, dass die Frage oder die These, dass bisher nur Männersubjekte sind, dass es ein rein männliches Symbolisches gibt und dass es notwendig sei, daneben oder stattdessen vielleicht auch Frauen zu Subjekten zu machen und ein weibliches Symbolisches zu kreieren, würde ich sagen, war eher schon in den 70er und 80er Jahren die These der französischen Differenzfeministinnen insbesondere und in einem anderen theoretischen Kontext in anderen Teilen des Radikalfeminismus vielleicht auch. Und so wie ich Butlers Intervention dann verstanden habe, hat sie sich gegen beide Tendenzen gestellt, sowohl gegen das, was nach meiner Wahrnehmung aber sozusagen der untergeordnete Aspekt im Gleichheitsfeminismus war, dadurch, dass die Gleichheitsterminologie überhaupt verwendet worden ist, tatsächlich so ein Element von Angleichung an den männlichen Status quo haben zu wollen, aber auch eine Kritik an dieser französischen Differenzposition. Insofern ich Butler zumindest so verstanden hatte, dass sie bestreitet, dass es noch kein weibliches Symbolisches gibt, sondern ihr Einsatzpunkt gerade ist aufzuzeigen, dass sowohl die Vorstellung von männlichem und weiblichem, dass die beide produziert sind und dass sie weder natürlich sind noch auf einer kulturellen Ebene ein unveränderliches Wesen. Und insofern würde ich sagen, war das, was Butler vorgeschlagen hatte, in der Tat gerade Identitätskritik, eine Kritik auch an das, was als Identitätspolitik von Teilen der Schwulen- und Lesbenbewegung und von Teilen der Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren praktiziert worden ist, das zurückzuweisen und das zurückzuweisen mit dem Anspruch, Feminismus radikaler zu machen als nur das Symbolische zu pluralisieren. Und mir scheint diese Wende zurück zur Identitätspolitik ist das große Missverständnis der Berliner sich als linksradikal verstehenden Queerszene, die meines Erachtens durchweg nicht verstanden hat, dass es bei Queer um Identitätskritik geht und stattdessen eine Reessentialisierung von Identitäten betreibt, was sich meines Erachtens ganz besonders deutlich in der mittlerweile ja dominanten These zeigt, also zumindest hier so in unseren Berliner Szenezusammenhängen, dass Geschlecht eine Selbstdefinitionsfrage sei. Butlers These war, so wie ich sie verstanden habe, dagegen, Geschlecht ist gesellschaftlich produziert. Es ist nicht, was den Kern einer Person ausmacht, sondern nur unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen haben Individuen dieses oder jenes oder vielleicht auch ein drittes oder viertes Geschlecht. Und meine Gegenthese zu diesem Selbstdefinitionsmodell wäre wohl zu sagen, was ein Individuum vielleicht deutlich machen kann, ist, dass sie mit dem Geschlecht, was ihm zugewiesen worden ist, nicht einverstanden ist, dass sie gerne ein anderes Geschlecht sein würde, aber es ist nicht möglich, dass sich ein Individuum am eigenen Schopf aus dem System der gegebenen Geschlechterverhältnisse rauszieht, sondern die Anerkennung des Wunschgeschlechtes oder die Anerkennung des Wunsches, kein Geschlecht zu haben, ist auf eine soziale, ist auf eine gesellschaftliche Intervention angewiesen. Und mir scheint, dass die Berliner Queerszene da eine gewisse individualistische und idealistische Wendung nimmt, indem sie letztlich nicht mehr über gesellschaftliche Verhältnisse, über gesellschaftliche Strukturen, die Geschlechter hervorbringen, diskutiert, sondern dass sie quasi einen moralischen Anspruch formuliert, die jeweilige Identität, die einzelne Personen haben, müsse anerkannt werden und dürfe nicht in Frage gestellt werden und müsse hingenommen werden. Das scheint mir zumindest eine vollständige Verkehrung von dem zu sein, wie Queer ursprünglich mal angefangen hatte, zumindest in den USA. Und mir scheint in dieser Tendenz zur Individualisierung und Moralisierung des Diskurses auch eine politische Entradikalisierung zu sehen, zu liegen. Dass insgesamt auch beispielsweise auch an der stattgefundenen habenden Verdrängung des Begriffs Patriarchat durch Sexismus wir eine Situation haben, dass eigentlich heutzutage vielleicht auch übereinstimmt mit der generellen neoliberalen Tendenz über Individuen und deren Befindlichkeit diskutiert wird und das nicht mehr diskutiert wird über die gesellschaftlichen Strukturen, die diese Effekte hervorbringen und das insofern dann auch der politische Angriff nicht mehr gegen die Strukturen gerichtet wird, sondern gegen individuelles Fehlverhalten, gegen das auf sprachlichen Ebenen viel diskutiert wird und das würde ich sagen, ist meines Erachtens aber weder ein Mangel des Feminismus oder ist kein Mangel des Feminismus meines Erachtens, sondern ist das Berliner queere Missverständnis gegenüber dem, was dekonstruktivistischer Feminismus sein sollte. Haben wir, also sozusagen, ich hoffe, es ist nicht zu fahrlässig zu sagen, dass es zumindest in beiden Beiträgen jetzt sowas wie eine Individualisierung gab von den politischen Kämpfen. Vielleicht kommen wir später sozusagen in der Diskussion, nicht, dass ich es vergleichen will, aber sozusagen auf den wichtigen Punkt nochmal zurück, weil wir jetzt nämlich nochmal springen. Hausarbeit. Um Hausarbeit ging es ja vor allem in Sarahs Beitrag und weil ich dieses schöne gemixte Podium sozusagen zusammenhalten muss, gibt es noch zwei Sätze zur Einführung für den letzten Beitrag. Hausarbeit nervt nämlich wirklich. Staub und Kinder nerven, die alte sieche Großmutter nervt auch, Wäsche nervt und der Sex ist auch nicht mehr immer das, was man sich mal erträumt hat. Hausarbeit ist, wie Sarah auch schon gesagt hat, nämlich wirklich irgendwie uncool geworden. Und jetzt rekapituliert man mal in Ruhe. Wenn man nämlich gemein ist, müsste man heute feststellen, dass das, was die feministische Forderung damals nach dem Recht auf Arbeit wollte, in der Folge eigentlich nur ein was geschafft hat, nämlich Hausarbeit weiter abzuwerten und abzuwerten. Also genau das Gegenteil von dem ist irgendwie heute eingetreten, wofür die Frauen damals gekämpft hatten. Nicht eine Abschaffung des Privaten, und eine öffentliche und gesellschaftliche Fürsorge um Erziehung, um Pflege, um Sorgearbeit konnte erkämpft werden. Nein, es kam vielmehr zu einer Wiedereröffnung eines neuen Feldes, das für das Kapital auf einmal verwertbar und attraktiv erscheint. Das Outsourcen von Putzarbeiten, Koch- und Erziehungstätigkeiten und die Altenpflege aus den Familien raus bildet einen neuen Sektor, der von neuen prekären Arbeitsverhältnissen nur so strotzt. Teilzeitjobs, Praktika, die schon genannten Au-pair-Mädchen, Stundenhilfen im Haushalt und beim Fensterputzen gern mal extra. Das alles sind Arbeiten, die in der Regel nicht mehr von der deutschen oder schwäbischen Hausfrau von heute erledigt werden, sondern oft von migrantischen Arbeiterinnen und Studentinnen. Es bilden sich also neue ökonomische Abhängigkeiten heraus. Auf der einen Seite lässt sich eine fortschreitende Emanzipationsgeschichte der westdeutschen Frau seit den 50er Jahren schreiben, und auf der anderen Seite verläuft dieser Lebensentwurf vielleicht genau deshalb glücklich, weil er auf Schultern einer neuen unsichtbaren Ausbeutung beruht. Immer weniger Frauen sind angewiesen auf beschissene Jobs, die oft von Migrantinnen besorgt werden. Verschiebt sich also nur das Problem und bleibt eigentlich immer noch das Gleiche? Das frage ich jetzt Anja. Ja, so ein Mist mit diesem gleichen alten Problem. Genau, ich würde da erstmal sagen, wir haben ja immer noch dieses verflixte Patriarchat und diesen verflixten Kapitalismus und irgendwie haben die ja verwoben, was miteinander zu tun oder stabilisieren sich gegenseitig und deswegen steht hier auf dem Plakat hinter mir auch Klasse Frau, weil eben Frauen ja weiterhin vergesellschaftet sind als Frau in diesem Patriarchat und vergesellschaftet sind als doppelt freie Lohnarbeiterin im Kapitalismus. Genau, und das hängt nach wie vor immer noch so fies zusammen. dass er eben der Kapitalismus einerseits sozusagen ja, die ganze Kapitalakkumulation ja eben darauf angewiesen ist, auf die Ausbeutung der Arbeitskraft, und das eben nur funktioniert, wenn man die Arbeiten eben spaltet. Also wenn Arbeiten geteilt werden können, einerseits in kapitalisierbare Lohnarbeit und andererseits in private Hausarbeit, die weggeschoben wird, abgeschoben wird ins Unsichtbare und erstmal sozusagen gar nicht als Arbeit erscheint oder erstmal gar nicht als ein stabilisierender Teil von Kapitalismus erscheint und ja eben einfach so ins Private fällt und man irgendwie denkt, ja mein Gott, damit muss sich halt jeder beschäftigen, das ist halt irgendwie naturgegeben, dass man sich irgendwie um sich selbst kümmern muss, um seine Hausarbeit kümmern muss, um Pflege seiner Angehörigen kümmern muss, sozusagen, als würde das gar nicht, ja, hätte das in diesem System sozusagen gar keine tragenden Elemente. Und dabei ist es ja eben so, wie ja viele Feministinnen schon lange analysiert haben, eben ja auch mit der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, die feministische Materialistin in Italien oder auch USA, dass also eben dieser tragende Teil dieser unbezahlten Arbeit eigentlich im Grunde genommen der viel größere Teil ist. Also wenn man da sich mal ans Zählen macht, wie das zum Beispiel ja Marsha Maderin, eine feministische Ökonomin in der Schweiz, gemacht hat, die hat ja dann eben gezählt, dass also jetzt zum Beispiel die auf die BRD bezogen, werden das jährlich an Arbeitsstunden, die jährlich in der BRD geleistet werden, sind es zum Beispiel 96 Milliarden unbezahlte Hausarbeitsstunden, und dem gegenüber stehen 56 Milliarden Lohnarbeitsstunden. Also diese unbezahlte Arbeit ist ein Vielfaches von der Lohnarbeit. Und genau, und das muss halt weiterhin getan werden. Und diese strategische Forderung damals von den italienischen Feministinnen nach Lohn für Hausarbeit, die haben ja eben auch schon darauf hingewiesen, Patriarchat und Kapitalismus, das hängt zusammen. Also die Fließbänder in der Fabrik und die Fließbänder zu Hause in den Haushalten, die greifen unmittelbar ineinander und das wirkt zusammen. Und das kann eben auch nur funktionieren, indem eben diese Wertabspaltung an den Punkten auch stattfindet, dass eben der eine Teil in Wert gesetzt wird, kapitalisiert ist, und der andere Teil privat ist. Und die haben ja damals dann diese strategische Forderung aufgestellt, Lohn für Hausarbeit. Und denen war natürlich irgendwie auch klar, dass sozusagen es natürlich keinen vollständigen Lohn für Hausarbeit jemals geben kann. Oder beziehungsweise, wenn es ihn geben würde, dann hätten wir auch keinen Kapitalismus mehr. Damit wäre der Kapitalismus abgeschafft, wenn die unbezahlte Arbeit ja also vollständig genauso bezahlt werden würde wie die Lohnarbeit. Also das System ist weiterhin darauf angewiesen, dass diese unbezahlte Arbeit gemacht wird. Und da hat sich natürlich eine Menge verschoben, auch im globalen Kapitalismus. Und das hat verschiedene Elemente. Also du hast es ja einerseits eben auch schon angesprochen, da wird immer mehr delegiert auch an migrantische Hausarbeiterinnen. Also wenn man sich hier in der BRD anguckt, ist vor allen Dingen eine große Frage auch die Frage der Pflege. Also immer mehr alte Menschen müssen gepflegt werden und immer weniger junge Leute haben irgendwie erstens Bock, das zu tun. Andererseits, wenn sie Bock hätten, vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten, weil sie neben ihrem anderen Leben gar nicht die Zeit hätten oder die materiellen Ressourcen, sich das leisten zu können, eben nicht arbeiten zu gehen und die Eltern zu pflegen. Also das ist ein zunehmendes Problem. Und die Leute, die ganz gut über Ressourcen verfügen, die können sich's eben leisten, dann Hausarbeiterinnen zu beschäftigen, also was zunimmt hier in der BRD. Also so von den Zahlen her ist es so, dass es zurzeit 2,5 Millionen pflegebedürftige alte Menschen gibt in der BRD. Von denen werden 1,2 Millionen zu Hause gepflegt. Und davon werden 300.000 von migrantischen Hausarbeiterinnen gepflegt. Und die migrantischen Hausarbeiterinnen kommen zum Beispiel sehr oft aus Polen. Und in Polen arbeiten dann auch wiederum Hausarbeiterinnen aus der Ukraine. Deswegen spricht man auch von so Care-Ketten, also dass es ja so eine Migration gibt im Care-Bereich. Ja, und was eben aber auch zunimmt, also mittlerweile werden dann auch irgendwie Altenheime angepriesen in Indonesien oder Malaysia. Also wenn sozusagen man es sich als alte Person hier in Deutschland hier eben keine gutes Pflegeheim leisten kann, könnte man eben auch nach Indonesien oder Malaysia gehen. Und in Indonesien und Malaysia migrieren zum Beispiel aber auch viele Hausarbeiterinnen nach Hongkong oder in die USA. Genau, also da gibt es eine große Bewegung. Was ich finde, was hier in der BRD auch noch sehr ein Problem ist, dass es in diesem Bereich wenig Organisierung gibt und auch die Gewerkschaften da irgendwie noch kaum aktiv sind. Also man mag jetzt von Gewerkschaften halten, was man will, aber also jetzt zum Beispiel in Hongkong gibt es da viel widerständigere oder besser organisierte Gewerkschaften. Also da gibt es auch sehr stark das Phänomen, dass die Hausarbeiterinnen sich am Sonntag immer draußen auf den Straßen treffen, was aber auch dem geschuldet ist, dass sie sonst keinen anderen Aufenthaltsort haben und sie da eben gemeinsam rumsitzen und ihre freie Zeit verbringen. Aber da entsteht auch ziemlich viel an Kampfeskraft und es gibt immer wieder Kundgebungen, Demos. Und auch in den USA sind Hausarbeiterinnen noch mal ganz anders organisiert. Aber hier in der BRD passiert da eigentlich so fast gar nichts. Und es ist irgendwie auch ein Feld, eben, wo die Gewerkschaften noch kaum reingehen. Genau, also das wäre sozusagen einmal die Frage auch von der Organisierung oder der Frage nach Arbeitskämpfen. Da wäre irgendwie eine Menge zu tun. Aber auch unabhängig davon, dass in diesem Feld kaum Arbeitskämpfe stattfinden und dass sozusagen die Last der Hausarbeit oder Pflege oder was ja eigentlich auch so eine Form ist von so einer doppelten Ausbeutung der Frau, eben einerseits an Migrantinnen verschoben wird, aber andererseits auch immer noch überwiegend sozusagen an Frauen hängen bleibt. Also denn von diesen unbezahlten Reproduktionsarbeiten, also ist eben der überwiegende Teil, wird immer noch nach wie vor von Frauen geleistet. Also Frauen sind im Patriarchat und im Kapitalismus weiterhin doppelt ausgebeutet. Und ich würde aber auch sagen, dass man sozusagen aus diesen Verhältnissen auch nicht rauskommt, indem man jetzt sagt, super, alle Frauen sollen noch in die Lohnarbeit und in der Lohnarbeit arbeiten gehen. Also diese Frage, wer macht die Reproduktionsarbeit, die berührt sozusagen, also im Kapitalismus ist die nur sekundär eigentlich oder bleibt sozusagen vielfach liegen. Und es ist ein Feld, wo dem sich einfach auch vielfach nicht angenommen wird oder wo es auch schwer ist, da eigentlich Kämpfe zu entwickeln. Also es wird versucht von unterschiedlichen Seiten, aber ich würde auch sagen, von den Strategien her sozusagen gäbe es da auch noch einiges, sich zu überlegen. Also eine Strategie ist zum Beispiel, dass vielfach dieses ganze Feld nicht nur von der Bezahlung angeguckt wird, sondern auch von dem Faktor Zeit angeguckt wird. Also wie ist unser Leben eigentlich zeitlich strukturiert? Und dass es eben einfach überhaupt nicht hinhaut, wenn jetzt wie hier in der BRD wir eine Vollzeitarbeit von einer 40-Stunden-Woche haben. Also dann geht das einfach irgendwie gar nicht, noch diese ganze unbezahlte Reproduktionsarbeit zu machen. Also wir bräuchten eigentlich eine andere Form von Zeitpolitik. Und das ist durchaus eine Schraube sozusagen, an der man drehen kann oder wo man reingehen kann, Also im Feld Zeitpolitik andere Forderungen aufzustellen. Ja, aber das wäre sozusagen nur eine Idee. Aber ich glaube, sozusagen zu dem Punkt kommen wir ja am Ende auch noch, wie man sozusagen diese Verhältnisse vielleicht noch doch noch irgendwie zum Tanzen bringen könnte. Ja, auch wenn wir nicht viel Zeit hatten, heimlich kurz noch die Fragen uns vorher angeguckt, das haben wir noch geschafft. Das eine mit der Zeitpolitik will ich, glaube ich, gleich nochmal nachfragen, oder wollen wir es noch nach hinten verschieben? Nur andeuten, was heißt das, weil mir das, was sozusagen momentan noch nicht klar war, was das bedeutet, dass das sozusagen ein Aspekt ist, der interessant sein könnte. Nur ganz kurz ausführen. Mhm. Ja, also es ist ja jetzt neben dieser Forderung, Frauen ins Berufsleben oder höhere Löhne, ist eigentlich dann eine Frage nach Arbeitszeitverkürzung. Also eben sowas zu fordern wie eine 20-Stunden-Woche. Genau, und eben auch, dass eben auch diese Arbeiten sozusagen grundsätzlich anders verteilt werden. Also dass da nicht nur der Faktor Wertschätzung und Bezahlung eine Rolle spielt, sondern auch, wer bringt für was welche Zeit auf. Hm. Vielleicht kommen wir später noch mal über verschiedene oder noch auf bestimmte Strategien. Zwei, drei Fragen würde ich gerne hier noch loswerden, die uns sozusagen in der Vorbereitungs-AG von Top Berlin so ein bisschen interessiert haben oder die wir spannend fanden, die wir gerne loswerden wollen. Und dann würden wir es aber auch relativ rasch öffnen. Sarah. Tolle Frage. Das Ding ist hervorgegangen daraus, dass ich das Problem hatte oder wir das Problem hatten. Mist, jetzt haben wir Ilse Lenz, die krank geworden ist, und Sarah hier sitzen. Und die eine ist gerade aus dem akademischen Betrieb ausgeschieden. Die eine fängt jetzt gerade mit dem akademischen Betrieb eine ganze Weile an und wird weitergehen. Gibt es sowas eigentlich wie ein Auseinanderdriften von akademischem Feminismus und politischem Feminismus? Uns schien nämlich, dass die Forschungsgelder und das akademische Interesse ungebrochen sind. Es gibt relativ viele Gender-Studiengänge, es gibt sozusagen ein großes Interesse, großes Publikationsinteresse zu den Fragen, was ist Geschlecht, wie ist die Prekarisierung des Geschlechtes, und sowas wie das Konzept der Diversity infiltriert inzwischen schon irgendwelche Chefetagen von irgendwelchen Unternehmen, die uns nicht interessieren. Böse und falsch zugespitzt gesagt, ist es so, dass die Entdeckung der Frau als Wissenschaftsobjekt der Entpolitisierung und ihrer Ausbeutung zuarbeitet? Hat sich der Feminismus nicht ein bisschen zu sehr in der Uni verkrochen? Hui. Ich dachte, die Frage kriege ich nicht. Ich kriege ich schon nicht. Aber ich finde es eine spannende Frage. Also zunächst mal würde ich sozusagen einen Teil deiner Frage selbst in Frage stellen, und zwar, dass sich die Geschlechterforschung so institutionalisiert hat oder so stabil wäre oder so. Das ist sie ganz und gar nicht. Also sie ist auch jetzt ja im Zuge dieser ganzen Anti-Gender-Bewegung sehr stark wieder, wird sie angegriffen, und diese Lehrstühle oder auch Studiengänge oder so sind hoch prekär. Es gibt aber ein großes Interesse, ich merke das auch an der Universität immer, an diesen Themen, und das ist ja auch total gut, also sozusagen von jungen Studierenden an diesen Fragen. Und deshalb würde ich auch erstmal das nicht so gegeneinander ausspielen, akademischen Geschlechterforschung, feministische Theorie an Universitäten und feministische Praxis. Aber ich glaube, es gibt schon ein Problem, und das betrifft nicht nur den Feminismus, sondern eine Akademisierung linker, radikaler Fragestellung oder eine Akademisierung von Politik, die sich, glaube ich, darin ausdrückt, was eine Genossin kürzlich mal thematisierte. Also so, man hat das Beispiel, es gibt ein Treffen von organisierten migrantischen Care-Arbeiterinnen, da nehmen drei organisierte Care-Arbeiterinnen teil, zwei Aktivistinnen mit deutschem Pass und drei junge Frauen, die ihre Doktorarbeit schreiben über die Organisierung von Care-Arbeiten. Also sozusagen, ich glaube, es gibt eine Verschiebung, also, und das wiederum hat ja auch was mit prekären Arbeitsverhältnissen zu tun, also dass alle irgendwie mit ihren Zeiten klarkommen müssen und mit ihren geringen Einkünften, die sie haben, oder Stipendien, dass sich dann sozusagen eine feministische Haltung plötzlich dann vor allem in akademischer Arbeit oder irgendwann akademischer Karriere manifestiert. Und das ist ein Problem. Also es ist immer ein Problem, wenn keine Kapazitäten mehr da sind für politischen Kampf und auch wenn es schlecht verwechselt wird. Also wenn es, wenn dann feministische Politik, wenn sie dann noch Politik ist, nur noch an Universitäten stattfindet. Aber vielleicht willst du ja auch dazu was sagen. Ich würde, glaube ich, dem ersten Teil der Hypothese zustimmen, dass es eine Auseinanderentwicklung von akademischem und politischem Feminismus gegeben hat. Da wäre das, was ich vorhin in dem Eingangsstatement ausgeführt hatte, das unterschiedliche Verständnis von Queer ein Beispiel dafür. Ich würde der zweiten Hypothese, glaube ich, nicht zustimmen, sondern sie eher umdrehen. Ich würde nicht sagen, dass die Entdeckung von Frauen als Forschungsobjekt zur Entpolitisierung des Feminismus oder der Frauenbewegung geführt hat, sondern würde, glaube ich, eher sagen, eine Entradikalisierung von Feminismus und Frauenbewegung hat dazu geführt, dass das, was an der Uni in Bezug auf Geschlechterverhältnis zu einem erheblichen Teil zumindest stattfindet, gar nicht mehr unter dem Label Feminismus läuft, sondern dass es dann beispielsweise am Otto-Suhr-Institut hier, ich weiß nicht genau, welche Form das ist, ich glaube, ein Exzellenzcluster für Diversity Management gibt, dass der Begriff Feminismus auch ansonsten verdrängt worden ist durch andere, neuere Begriffe, durch Gender Mainstreaming, durch Geschlechterdemokratie, durch Geschlechtergerechtigkeit. Und insofern würde ich zumindest nicht die Schuld für das, was schiefgelaufen ist, darin sehen, dass es an den Unis mehr als früher vielleicht und schon gar nicht, dass es zu viel Feminismus an den Unis gibt, sondern ich würde eher sagen, dass es in der Frauenbewegung wie auch in der Linken insgesamt ja gegenüber der nach 68er Bewegungskultur, die dann irgendwann im Laufe der frühen 90er Jahre zusammengebrochen ist, eine Entradikalisierung gab. Ja, ich dachte gerade noch mal bei den Unis, also das natürlich einerseits stimmt, dass es sehr stark, finde ich, wahrnehmbar ist, dass es viele Forschung gibt. Aber andererseits würde ich sagen, dass ja auch an den Unis auch weiterhin darum gekämpft wird, um Gender-Institute. Also, dass ich zum Beispiel weiß, dass in Hamburg der Gender-Studiengang wieder abgeschafft worden ist und ich glaube in Hannover auch. Also es ist, finde ich, gar nicht so, dass es da so einen Vormarsch gibt und jede große Uni hat jetzt auch ihren Gender-Studiengang oder da ihr Forschungsinstitut und dass auch viele Forschungsinstitute nicht unbedingt Gelder bereitgestellt kriegen oder auch sehr stark um Forschungsgelder ringen müssen und dass es auch immer wieder viele Professoren gibt jetzt im Gender-Bereich, die ja auch sehr stark angegriffen werden oder wo es ja auch sehr starke Hate-Kampagnen gegen Personen gibt. Genau, deswegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass der ganze Bereich so super aufgestellt ist und Feminismus außerhalb der Uni dagegen so abfällt. Aber vielleicht das, was ihr alle drei sozusagen so ein bisschen wahrnehmt, ist sowas wie eine Entpolitisierung, die tatsächlich stattfindet. Entweder sei es im privaten Bereich bei Sarah tatsächlich, dass es als ein Problem in einer einzelnen Paarbeziehung wahrgenommen wird, wie sich was verhält, sei es sozusagen möglicherweise als Beispiel für diese queere Bewegung, die sozusagen eine starke Identität Politik macht, aber sozusagen das auch nicht mehr unbedingt als eine Art Kampf oder politisches Verständnis davon hat. Und dann die Frage, welche Form von Organisierung oder sozusagen Aufdecken wieder politisch machen von bestimmten oder sichtbar machen von dem bestimmten politischen Relevanz oder politischen Feld. Was denkt ihr oder wie was könnten Strategien sein? Mehr Aufklärung? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also jetzt mit so einer breiten Entpolitisierung oder dass die Menschen weniger politisch sind. Also im Netzwerk Care Revolution haben wir sehr viel mit Personen zu tun, die zum Beispiel pflegende Angehörige sind, also die zu Hause eben Angehörige pflegen und sehr viel Zeit geht in die Arbeit und dann auch noch in ihre Lohnarbeit. Und ich finde, da sind viele Personen, die sehr politisch sind, aber einfach auch gar nicht jetzt die Zeit haben, sich in Gruppen oder Verbänden oder größeren Organisationen zu organisieren. Also ich finde sozusagen auch die Frage sozusagen nach Politikform, ja, die irgendwie damit vereinbar sind, dass Menschen zum Teil eben stärker unter Druck sind und nicht mehr so viel Zeit haben fürs Politikmachen. Und ich glaube eben auch, dass es ja mit den ganzen prekären Jobs einfach zugenommen hat, dass die Leute einfach länger arbeiten müssen oder mehrere Jobs machen. Und ich glaube, was zum Teil in den 80ern noch ging, dass Leute mehr Zeit hatten fürs Politikmachen, mittlerweile nicht mehr so gut geht. Ich sehe es so, dass es eine gesamtgesellschaftliche, also jetzt in Bezug auf feministische Fragen, eine wirkliche Entpolitisierung stattgefunden hat und dass es darum geht, das Feld wieder zu repolitisieren und genau damit, was wir ja auch tun oder was, glaube ich, viele feministische Aktivistinnen seit Jahren und gegenwärtig wieder verstärkt tun, ist genau diese Mechanismen der Unsichtbarmachung und der Individualisierung aufzudecken. Und das ist, wenn du so willst, eine aufklärerische Arbeit. Und überhaupt wieder Gemeinsamkeiten und auch gemeinsame Interessen darin zu decken. Ich glaube, zu entdecken. Ich glaube nicht, dass sozusagen eine Verständigung gar nicht stattfindet, aber die findet statt mit, keine Ahnung, der Freundin beim Kaffee trinken oder so. Aber so eine Strategien zu entwickeln, wieder in der Öffentlichkeit zu gehen und genau diese ganzen Zusammenhänge, die wir hier in unterschiedlichen Facetten thematisiert haben, auf die Tagesordnung zu bringen. Was ich beunruhigend finde, ist nicht nur das, was ich mit Yoga so beschrieben habe, also man steht wahnsinnig unter Druck, kurz vorm Burnout und rennt ins Yoga-Studio, sondern es gibt sozusagen ja auch eine Verschärfung von Klassenverhältnissen, nicht nur aufgrund dieser Ausbeutungsstrukturen, sondern auch aufgrund sozialer Distinktionsmechanismen. Also das heißt, eine bestimmte Mittelschicht, die Ressourcen dazu hat, denken wir an die Prenzlauer Berg-Muttis, die viel besprochenen, dass Frauen, die möglicherweise, weil ihr Mann gut verdient oder so, sich tatsächlich aus Angst vor zu viel Druck und Burnout und so weiter das als Problem wahrnehmen, aber sich stattdessen tatsächlich wieder in eine Hausfrauenrolle sozusagen freiwillig begeben. Also verstärkt und mit großem Engagement Mutter werden, ganz viel in Bioläden gehen und sich dadurch von anderen wieder sozial zu distinguieren und das sozusagen verschärft alle Formen von Entsolidarisierung oder Möglichkeiten, gemeinsame Interessenslagen oder Konfliktlagen zu entdecken. Und ich glaube, da muss auf allen Ebenen entgegengewirkt werden. Eine letzte hätte ich noch vorbereitet und dann öffnen wir. Uns ist in der Vorbereitung ein was noch durch den Kopf gegangen, weil wir sozusagen so relativ viel immer wieder an dieser Trennung von privat, die einzelne Beziehung, das, was sozusagen nicht vorkommt, das, was man auch manchmal unter den Freundinnen vielleicht noch bespricht, aber in dem Sinne sozusagen nicht das öffentliche Interesse dafür da ist oder auch dafür da sein soll. Also das Private wird von dem Öffentlichen getrennt. Dann haben wir uns zumindest kurz überlegt, ist das vielleicht sowas wie eine Denkschranke oder irgendwie sozusagen eine Aufteilung von Welt, wie wir sie kennen in westeuropäischer Zivilisation, also sozusagen lange gewachsen. Aber gibt es nicht auch, wenn wir immer davon reden, das muss aus dem Privaten oder sozusagen diese Abhängigkeiten, diese Arbeiten müssen aus dem Privaten gezogen werden an die Öffentlichkeit oder irgendwie als gesellschaftlich relevant erklärt werden? Nicht ein anderes Gegenmodell, was vielleicht in Dorfgemeinschaften oder jetzt nicht zu sehr romantisiert, aber sozusagen in Bolivien oder in Indien oder sowas stärker vorhanden ist, nämlich eine Art Widerstandsfähigkeit, die gerade in dem Care-Bereich organisiert wird. Man nennt das inzwischen auch schon soziologisch betrachtet meistens Communities oder sozusagen Arbeit innerhalb Communities, wo relativ häufig Frauen nämlich eine wichtige Rolle spielen oder sozusagen eine zentralere Rolle und auch das Verständnis von bestimmten Arbeiten tatsächlich auch eins ist, was innerhalb einer Community eben in dem Sinne auch einem der öffentlichen oder direkten Öffentlichkeit entzogenen Bereich oder da funktioniert es eben nicht so sehr, diese Schranke zwischen Privat und Öffentlichen. Also die Frage jetzt an euch, so verquer das war, müssen wir unsere Trennung von Privat und Öffentlich vielleicht auch nochmal neu bedenken, wenn wir von der Umkrempelung und Anerkennung von Care-Arbeit als gesellschaftlicher Arbeit sprechen wollen? Ja, also diese Trennung muss auf jeden Fall weg, also weil die Trennung macht ja eben sozusagen, also das, was als privat deklariert wird, sozusagen, ist ja das, wo also sich der Staat zum Teil raushalten kann oder was sozusagen auch von den Kosten her vom Kapitalverhältnis nicht getragen werden muss. Also die ganzen privaten Bereiche von genau, wie mache ich meine Hausarbeit, wie sehr sorge ich für mich, wie bekomme ich irgendwie, wie ist das mit der Kinderbetreuung, wo bekomme ich irgendwie Geld her, wenn ich krank bin, wer kümmert sich dann um mich sozusagen. Also das, also alle, auch die ganzen sozialen Kosten, die in diesen Bereichen entstehen, also die können ja einfach nur, also die werden einfach eben externalisiert, weil das sozusagen ins Private geschoben wird und damit sozusagen außerhalb der gesellschaftlichen oder teilweise der gesellschaftlichen Verantwortung und aber auf jeden Fall außerhalb der Verantwortung im Kapitalsystem für diese Kosten aufzukommen sozusagen. Also es gibt innerhalb dieser Verhältnisse keinen Anspruch, dass diese Kosten getragen werden müssen, weil sozusagen diese Aufgaben abgeschoben sind ins Private. Also diese Trennung privat-öffentlich muss auf jeden Fall weg, weil es da eben allgemein um gesellschaftliche, verantwortliche Bereiche geht, wo eben miteinander geguckt werden muss, was wollen wir da, wie wollen wir da leben, was brauchen wir da und wie können wir das organisieren und sozusagen so eine gemeinschaftliche, anders vergesellschaftete Form kann gar nicht gefunden und entwickelt werden, wenn es diese Trennung weiterhin gibt. Und auch vom Gewaltverhältnis her sozusagen ist ja auch diese Trennung sozusagen ein Bereich, wo sich im Privaten zum Teil der Staat nicht einmischt sozusagen, im Öffentlichen schon und dadurch auch also Gewaltverhältnisse nochmal ganz anders aufrechterhalten werden, als was man ja zum Beispiel auch daran sieht, dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit 95 verboten ist. Genau, also diese Trennung öffentlich und privat ist sozusagen eine Grundsäule, um Patriarchat und Kapitalismus mit zu stabilisieren. Also ja, klar, daran anschließend. Trennung privat-öffentlich ist eins der zentralen Top bei feministischer Politik, vollkommen zu Recht. Um nochmal das aufzugreifen, was du gesagt hast, gibt es einen anderen Kontext, eine andere Form von Communities oder Sorgegemeinschaften? Ja, ich glaube, die gibt es. Oder offensichtlich gibt es die. Es wurde ja auch vielfach jetzt im Zuge dieser ganzen verschärften Krise, also etwa in Experimenten des Zusammenlebens oder der Sorge-Communities, etwa in Griechenland oder so, die Krankenhäuser, keine Ahnung, Küchen, die berühmten Küchen in Peru, die Community-Küchen, Räume schaffen, in denen Reproduktionsarbeit kollektiv gestaltet werden, die ja dann auch immer Erfahrungsräume sind, in denen die zugleich politische Räume sind und Erfahrungsräume, die etwas anderes lebbar und denkbar machen. Und ich glaube, es ist erstaunlich, wie schwierig es ist, hier in diesem Kontext über solche Strukturen nachzudenken oder die zu verankern oder auch den öffentlichen Raum wieder anders zu besetzen oder so. Genau, und ich würde sagen, es ist also so, die feministische, auch queer-feministische Politik hat das ja an verschiedenen Punkten und an ganz verschiedenen Themen immer wieder radikalisiert und was jetzt in diesen ganzen Affektpolitiken wieder auch neu diskutiert wird. Also auch Gefühle öffentlich zu machen. Also Gefühle wie Depressionen oder so als möglicherweise politischen Ausgangspunkt zu begreifen und sich nicht damit in das Bett und mit den in Drogen oder so vor allem zurückzubeziehen. Nichts gegen Drogen. Mir fällt zu der letzten Frage nichts ein, aber ich würde gerne noch eine Antwort zu der vorhergehenden Frage nachtragen. Ich würde sagen, das Problem der Entpolitisierung und wie eine Repolitisierung möglich sein könnte, hängt zumindest für bestimmte Bereiche sehr stark damit zusammen, dass ein Denken in Ursache-Wirkungszusammenhängen in der Linken mir gegenüber früher, also der 80er Jahren, frühen 90er Jahren verschwunden ist, stattdessen eine Kritik an Missständen, an Symptomen, die aber nicht mehr auf ihre strukturellen Grundlagen zurückgeführt werden, stattfindet. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch die neoliberale Umdeutung des Reformbegriffs von Bedeutung, dass in dem Maße, wie linke Reformen nicht mehr durchgesetzt worden sind oder nicht mehr durchgesetzt werden konnten, in dem Sinne, wie Reformen mal im klassischen Diskurs des Marxismus oder der Arbeiterinnenbewegung oder in den 70er Jahren noch besetzt war, sondern der Begriff Reform für die neoliberalen Konterreformen besetzt worden ist, verschwand auch die Wahrnehmung dessen, der Grenzen, der von Linderung durch Reformen und damit die Notwendigkeit, zumindest die Teile der Linke eingesehen haben, auf eine revolutionäre Lösung und eine revolutionäre Strategie zu orientieren. Nun bin ich mir allerdings in Bezug aufs Geschlechterverhältnis nicht so ganz sicher, ob das trägt, weil, das hattest du ja in deinem Eingangsstatement ausgeführt, auf der Ebene der juristischen Veränderungen hat sich ja auch in den 90er Jahren durchaus noch jede Menge geändert. Und insofern müsste jetzt eigentlich im Rahmen der Logik, die ich gerade versucht habe zu entwickeln, gesagt werden können, eigentlich müssten die Bedingungen optimal sein. Frauen haben gesehen, die bloße juristische Gleichberechtigung ändert nichts an der Ungleichverteilung von Arbeit und Einkommen zwischen den Geschlechtern. Und es müsste eine Radikalisierungswelle im Feminismus schon längst geben. Also irgendwas stimmt an meiner Erklärung nicht. Was mir aber in jedem Fall auffällig noch zu sein scheint, oder was meines Erachtens ein Ansatzpunkt wäre, die Sache wieder zu wenden in Bezug auf Feminismus, ist, dass als ein so Nebenaspekt von Queer das, was es an Frauen-Lesben-Strukturen in der linksradikalen Szene früher gab, weitgehend zusammengebrochen ist. Sie wurden zuerst für Trans geöffnet und mittlerweile gibt sie fast gar nicht mehr, außer eher aus kurzzeitigen Anlässen. Und stattdessen haben wir eine Bewegung oder eine Tendenz, dass gemischte linke Gruppen auf einmal den Feminismus für sich reklamen und dann aber von vielen, und den Tenor hatte ich auch so ein bisschen in der Ankündigung der Veranstaltung für heute rausgehört, dass dann Radikalität daran gemessen wird, dass Feministinnen gegen den Kapitalismus kämpfen, was ich auch sehr schön finde, aber dass nicht mehr daran vorkommt, dass es eine geschlechterverhältnisspezifische Radikalität von Feminismus gibt oder geben kann und dass es meines Erachtens notwendig wäre, da einen neuen Begriff von Parteilichkeit zurückzuerobern. So, mit der Parteilichkeit seid ihr auch gemeint. Was liegt euch auf dem Herzen? Was brennt euch auf den Nägeln? Fragen, Anmerkungen? Irgendwo geht ein Mikro rum? Ah, ich sehe es. Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage an dich, Sarah. Und zwar hast du ja vor allem dieses urbane Akademikerinnen-Milieu beschrieben. Und ich habe mich so ein bisschen, also ich habe mich gefragt, ob du deine Forschung darauf beschränkt hast oder wie es aussieht mit anderen Milieus, also was ist mit den Frauen, die kein Geld haben für Yoga? Wie sieht es da aus? Nee, die Forschung war nicht darauf beschränkt. Ich habe mich nur jetzt darauf beschränkt, aufgrund der Kürze und weil es ein bisschen unterhaltsamer ist, glaube ich. Genau, wir haben Paare aus verschiedenen Milieus untersucht und da ist Yoga nicht so vorhanden wegen Geld, aber auch weil es eine andere Form oder anderes Verständnis gibt von Lebensführung. Wir haben Paare aus dem Arbeitermilieu befragt, wo meistens die Konstellation ist, dass eben die Frau Ernährerin ist und das von beiden nicht verschleiert wird, aber als temporär gedeutet wird. Also das ist jetzt so und wird bald wieder seine richtige Ordnung haben, also eine starke Verhaftung am Ernährer respektive am Zuverdienermodell. Es kommt aber zu einer temporären, tatsächlich zu einem Machtzugewinn der Frauen in den Konstellationen. Das heißt, dass die Frauen oft zum Beispiel sich herausnehmen, über die gemeinsamen Ausgaben zu bestimmen, weil sie sagen, dass sie das Geld auch verdient haben und ihren Mann mit drastischen Formulierungen gern so in den Arsch treten oder so, dass er sich um einen neuen Job kümmert. Das wäre so die eine Konstellation und die andere ist eher so eine Mittelklasse mit mittlerem Bildungsniveau. Und dort haben wir, das haben wir familistisches Modell genannt oder familistisches Milieu. Dort ist es so, das ist das einzige Milieu, was wir gefunden haben, wo tatsächlich sowas wie ein Rollentausch passiert, wo die Frauen tatsächlich in die Ernährerinnenrolle kommen und die Männer den Großteil der Haus- und Sorgearbeit machen, allerdings nur bis die Frau von der Arbeit kommt und die Wäsche typischerweise in den Händen von den Frauen bleibt und es zwar eine Umschrift von den Sorgetätigkeiten gibt, also sozusagen die Männer machen dann mehr Sorgearbeit, aber renovieren ganz viel und bauen Häuser und sind dann so die Manager und so, also sozusagen das Geschlecht spielt da drin noch eine Rolle. Aber die sind insofern etwas progressiver, kann man sagen, oder sagen wir mal innovativer in ihrem Arrangement. Warum? Weil sie als zentrale Norm Solidarität haben. Solidarität als Familie. Und das wäre sozusagen auch eine politische Kritik, die ich daraus ableiten formulieren würde, dass diese Norm der Solidarität tatsächlich bei den Akademikern nicht vorhanden ist, sondern Selbstverwirklichung und Autonomie die zentralen Normen sind. Löst das da die Yoga-Frage? Naja, die Frage wäre dann so ein bisschen anknüpfend, ob es in anderen Milieus eher sowas wie dann Communities gibt oder, ach so. Mhm. Oder ob es eben auch da eine stärkere ja. Individualisierung gibt. Und du hast es also zumindest teilweise beantwortet. Ich weiß nicht, wie das dann in Arbeiterinnenmilieus ist. In Arbeiterinnenmilieus ist es vor allem so, dass es von dem Familienkollektiv, also von den Herkunftsfamilien auch noch mit aufgefangen wird und da wieder hauptsächlich durch die Frauen. Also wir haben tatsächlich Paare, wo mit der Arbeitslosigkeit des Mannes und die Frau ist tagsüber arbeiten, die Mutter wieder kocht oder so. Also sozusagen es wird dann auf das große Familienkollektiv verteilt und in dem mittleren Angestelltenmilieu wird es dann eher von der kleinen Familie getragen, aber eben nicht durch die Konsumsphäre gelöst. Ich würde gerne noch auf mögliche Lösungen schauen. Also die wurden ja jetzt noch relativ wenig genannt. Und ich musste bei dem, was ihr gesagt habt, Anja und Georgia vor allem, an das bedingungslose Grundeinkommen denken, was ja in antikapitalistischen Kreisen, in denen ich mich eher bewege, durchaus als eine Möglichkeit oder zumindest ein Anfang gesehen wird. Und wenn ich jetzt auf diesen Prozess der Individualisierung schaue, frage ich mich, was ihr davon haltet. Bin gespannt. Ja, also ich finde das bedingungslose Grundeinkommen gut. Und es ist natürlich dann eben eine Frage einerseits der Höhe und aber auch sozusagen, ob es also der Globalität, weil es ja eben vielfach so ist, wenn es sozusagen so zu niedrig ist, ist dann eigentlich doch auch wieder so ein Zuschuss zur Hausarbeit sein kann oder doch wieder eher festigt, dass Frauen zu Hause bleiben. Also genau, es braucht dann eben auch eine entsprechende Höhe. Und eine andere Frage ist natürlich aber auch, also wie ist so die gesellschaftliche Wirkmacht oder Mitentscheidungsmacht auch in den Arbeitsfeldern? Also wenn es sozusagen auch dazu führt, also dass im Arbeitssystem tendenziell eher weniger Menschen beschäftigt sind oder weniger Lohnarbeiterinnen braucht und dann aber die Entscheidungsmacht sozusagen auch über Arbeitsverhältnisse da dann kein Hebel mehr da ist, um damit Kämpfen anzusetzen, kann man natürlich auch da an Einflussnahme verlieren. Ich bin nicht angetan von der Forderung, und zwar aus den Gründen, die Anja schon angedeutet hat. Und zwar würde ich diese beiden Punkte so drehen, dass die Forderung nach einem Grundeinkommen, nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ja so eine Art utopischen Überschuss hat. Und in diesem utopischen Sinne, der die Forderung erstmal ziemlich radikal klingen lässt, ist sie meines Erachtens als Reformforderung im bestehenden Rahmen zumindest nicht durchsetzbar, sondern was durchsetzbar wäre, wäre eine ziemlich niedrig ausgestattete Zahlung, die dann tatsächlich bedingungslos wäre, oder sie wäre ein bisschen höher und wäre dann doch noch mit Bedingungen in Richtung Erwerbsarbeit verknüpft. Dann wäre es aber nicht mehr dieses utopische Modell, und dann würde ich sagen, wäre es effektiver, nicht diese beiden Ebenen, was ist eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und was ist eine Reformforderung, unter einem Begriff zu verwischen, sondern dann lieber eine konkret umrissene Reformforderung, die tatsächlich hier und heute ein bisschen was verbessert und andererseits aber das Starkmachen eines grundlegenden Bruchs und das nicht zu verwaschen, diesen Unterschied. Aber auch wenn Grundeinkommen sozusagen nicht jetzt so gut ausfallen würde, bricht das natürlich mit so einem bestimmten Arbeitsethos und einer Vorstellung von einer Arbeitsgesellschaft. Also ich glaube, dass es trotzdem auch da noch utopisch genug umwirbelt, auch wenn es in der Form realisiert werden würde, was ja eben die schon genannten Kritikpunkte trotzdem noch enthält. Genau, mir geht es auch um Strategien. Erstmal vielen Dank an euch und eure Beiträge. Ich fand es auch sehr unterhaltsam teilweise an Beispielen. Also ich bin selber Gewerkschaftssekretärin, habe lange den sozialen Erziehungsdienststreik jetzt begleitet und bin jetzt hier im Bildungsbereich eingesetzt. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo man jeder sozusagen, glaube ich, seine Erfahrungen mitbringt. Das ist das Thema Elternzeit. Wenn man sozusagen viele Männer fragt oder auch Frauen fragt, ja, wie ist denn das eigentlich, teilt ihr euch jetzt die Sorgearbeit für die Kinder? Und dann kommt so, also wir haben mit den Erzieherinnen das häufig erlebt, dass dann so kommt, ja, also mein Freund, der hat ist auch 2 Monate in Elternzeit gegangen, dann sind wir in Urlaub gefahren. Klassiker. Also auch im linken Milieu ist, finde ich, absoluter Klassiker. Das zweite Beispiel ist jetzt aus dem sozialen Erziehungsdienststreik sozusagen mit den zunehmenden Männern in den Pflegeberufen, dass zum einen damit argumentiert wurde, was wir immer sehr abgelehnt haben, dass jetzt aufgewertet werden muss, weil die müssen ja sozusagen so ein Normalverdienermodell haben und ihre Familie organisieren. Also es kam häufiger mal sozusagen im Mainstream, wo wir gesagt haben, sorry, wir müssen die ganze Zeit unsere sozusagen Familie finanzieren, auch gerade weil viele Alleinerziehende halt da sind. Das wurde über Jahre nicht thematisiert. Jetzt, wo es um Aufwertung geht, wird auf einmal mit Männern argumentiert. Das ist einfach eine bescheuerte Argumentation. Und das Zweite ist halt, dass sozusagen Männern, die in Kitas arbeiten, halt ein sehr starker sozusagen Vorschusslorbeeren entgegengebracht werden, dass sie in dem Feld jetzt irgendwie arbeiten. Ne? Wo ich immer sage, ey, wenn ich eine Gärtnerin frage in einem Gärtnerberuf, wo sozusagen hauptsächlich Männer arbeiten, dann wird der nie so, oh ja, super, dass du das gemacht hast und jetzt hier irgendwie das Feld irgendwie aufbrichst und total klasse, also so breit gesellschaftlich. Ne? Daran sozusagen zeigt sich auch so ein bisschen der Stand, finde ich, feministischer Position in der Gesellschaft. Meine Frage ist aber vielmehr sozusagen, wo seht ihr denn Strategien drin? Was mir ein bisschen gefehlt hat, sind ja schon die Auseinandersetzung um bezahlte Sorgearbeit, die in den letzten Jahren halt sehr stark sozusagen zugenommen haben. Also zum einen die Kita-Streiks oder sozialen Erziehungs- und Sozialarbeiter mit drin, aber auch die ganzen Auseinandersetzungen in den Pflegeberufen, wo es natürlich stark um eine Aufwertung der Berufe geht, die halt so schwer durchzusetzen ist, dass die von massiven Streiks beteiligt werden, sozusagen begleitet werden und relativ wenig, sag ich mal, in der Summe durchgesetzt wird, was ja was damit zu tun hat, dass halt das Feld der sozialen Daseinsvorsorge einfach massiv über Austeritätspolitik angegriffen wird. Ne? Also das ist schon ein Bereich, finde ich, wo wir uns noch auf einiges in Zukunft einstellen werden können, weil sozusagen vieles, was im öffentlichen Dienst erkämpft worden ist, gerade im Bereich auch sozusagen von Gleichstellung, ne, ja jetzt quasi wieder abgebaut wird über die letzten Jahre. Und da frage ich mich so ein bisschen, was sind denn für euch Kämpfe, an die man anknüpfen kann und sollte, welche Subjekte, welche Akteure im politischen Raum sollten wir auch zusammenbringen und entlang welcher strategische Debatten? Also das würde mich mal aus eurer Sicht interessieren. Wir denken viel über sozusagen, klar, das hast du schon genannt, eine Arbeitszeitpolitik nach, da sozusagen verstärkt auch wieder mit den Gewerkschaften sozusagen reinzugehen und die Diskussion zu führen. Und das Zweite ist natürlich die ganze Frage der Daseinsvorsorge und Austeritätspolitik. Vielen Dank. Ja, das würde ich auch sagen, dass da auf jeden Fall eine Menge zu tun ist, weil es ist ja einerseits nicht nur jetzt ein Kampf um höhere Löhne oder in vielen Feldern ist es ja überhaupt ein Kampf erstmal um Tarifverträge. Also zum Beispiel in der Assistenz, bei Assistenzarbeiterinnen hat bisher, also nur in Frankfurt hatten kleinen Assistenzdienst, die haben mal gestreikt und einen Tarifvertrag erkämpft. Also es gibt ja total viele Felder sozusagen, da gibt es keine Tarifverträge und eben auch bei den ganzen 24 Stunden Hausarbeitspflegerinnen eben auch nicht. Genau, also da auf jeden Fall höhere Löhne, Tarifverträge, eine Aufwertung der Arbeit, eben auch eine Aufwertung dieser ganzen frauisierten Berufe. Also wenn man da irgendwie so die Vergleiche sieht, also auch in der EU wird da ja immer stärker an so einem EU-Arbeitsmarkt gestrickt und da haben die sich so ein neues Instrument ausgedacht, das nennt sich der europäische Qualifizierungsrahmen und da können dann in Europa sozusagen Berufe miteinander verglichen werden und da fallen die sozialen Berufe immer um einige Stufen ab gegenüber Industrie- oder IT-Berufen sozusagen, also da auch ja, um eine Aufwertung oder ja, ähnlich Bewertung sozusagen zu kämpfen. Genau, dann Arbeitszeit wurde schon genannt, weiß nicht, eben sowas wie eine 20-Stunden-Woche. Grundeinkommen finde ich aber auch eine gute Forderung. Und ein anderes Feld finde ich aber eben auch, dass dieser ganze Bereich der Kapitalisierung auch zurückgedrängt werden muss in den ganzen sozialen und Gesundheitsbereichen. Also dass er eben Gesundheit, Pflege, Sorge zunehmend zur Ware wird. Das könnte man natürlich auch über gesetzliche Regelungen erkämpfen. Also wie es ja gerade im Krankenhaus auch versucht wird mit diesen Kampagnen für mehr Personal im Krankenhaus. Also da kann es auch auf einer Bundesgesetzebene wird sozusagen da auch versucht, Personalschlüssel zu erkämpfen. Ja, das ist mal so. Ich würde nur noch hinzufügen, also ich glaube auch, es gibt ganz viele Kämpfe natürlich im Zuge der Austeritätspolitiken an vielen Orten. Ich würde aber auch sagen, es gibt eine Spezifik unterschiedlicher Kämpfe. Also wenn man jetzt von illegalisierten Migrantinnen ausgeht, geht es um ganz andere Rechte, oder die man erstmal erkämpfen muss. Oder der Kampf der Sexarbeiterinnen, wo es um eine Zurückdrängung eines neuen Gesetzes geht. Oder also sozusagen, ich glaube, man muss die spezifische Situation, die Ausgangsbedingungen jeweils zur Kenntnis nehmen. Ich würde aber trotzdem stark dafür plädieren, die Zusammenhänge zwischen diesen Kämpfen zu begreifen und auch gerade als Feministinnen zum 8. März, aber auch sonst in ihrer Verschränkung zu sehen und uns nicht und uns sozusagen Solidaritäten über diese verschiedenen Positionen hinweg versuchen zu schaffen. Mir scheint auch der Punkt mit der Arbeitszeitverkürzung zentral zu sein und ich würde vielleicht in einer gewissen anderen Akzentsetzung als der Formulierung Anerkennung von Care-Arbeit, glaube ich, eher den Fokus darauf richten, dass parallel zur Reduktion der Erwerbsarbeit eine Umverteilung der Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern stattfinden muss. Und würde aus einem ähnlichen Argument, wie ich das vorhin gerade mit dem Grundeinkommen gesagt hatte, auch nicht mit der Forderung nach Lohn für Hausarbeit mitgehen und würde insofern also eher den Fokus auf die erwähnten Kämpfe in den bezahlten Care-Bereichen legen und fände es insgesamt wichtig, also in der zweiten Welle der Frauenbewegung war ja geschlechtshierarchische Arbeitsteilung ein zentraler analytischer Begriff, der mir im Zuge der Queer-Konjunktur seit den 90er Jahren ziemlich an den Rand gedrückt ist, und fände auf den Begriff der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung wieder zurückzukommen, wäre eine materialistische Wende und eine Re-Radikalisierung in Bezug aufs Geschlechterverhältnis, die nicht erst den Umweg gehen muss, über den Kapitalismus zu reden, um radikal zu sein. Ja, danke für eure Beiträge, und ich wollte nur noch mal anschließen, dass ich es auch voll wichtig fand, was Sarah gerade gesagt hat, sozusagen verschiedene Kämpfe auch miteinander in Verbindung zu setzen, und wollte noch mal daran anschließen, was die Genossin eben gerade gesagt hat, mit sozusagen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge angegriffen wird und dass es ja ein total krasses Thema ist und auch für die Linke, für die radikale Linke Thema sein sollte, und das wird es, glaube ich, auch zunehmend. Also ich finde so Sachen wie das Care Revolution Netzwerk und auch andere Sachen, da passieren ja positive Sachen in den letzten Jahren, es müssen Bündnisse geschaffen werden und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt über Strategien sprechen, dann finde ich, können wir auch konkreter werden, und ich finde sozusagen so, wir als Linke, als Linksradikale sprechen jetzt irgendwie in den letzten Jahren häufiger über Sorgeverantwortung, ach ja, da gibt es irgendwie auch so Kinder und bla und so weiter und so fort, aber wir reden viel zu wenig darüber, dass grundsätzlich, dass wir alle alternde, vergängliche Wesen sind, dass wir sozusagen nicht hier irgendwie immer super flexibel und irgendwie wir können alles rocken und für immer jung und so weiter, so wie es häufig ja von uns jungen Leuten erwartet wird oder wie wir so angerufen werden. Wir reden viel zu selten darüber, dass wir alle vergängliche Wesen sind und dass wir diese Umwelt, in der wir leben, kaputt machen durch unser Leben. Und das ist sozusagen ein sehr konkreter Punkt, und da ließen sich auch sehr konkrete, finde ich, irgendwie Strategien entwickeln, oder wir sollten konkrete Strategien entwickeln, die auch mehr mit unserem Alltag zu tun haben sozusagen. Das steht nicht in einem Widerspruch zu sozusagen vielleicht eher auch so größerer Bündnispolitik gegen eben diese Angriffe auf Daseinsfürsorge, das finde ich auch, aber ihr habt die Veranstaltung heute damit eröffnet, dass Madame Krankheit, die Dove sozusagen, dazu geführt hat, dass hier Leute nicht da sind. Madame Krankheit gehört zum Leben und sozusagen gehört auch zu uns, und wir reden darüber viel zu wenig in der radikalen Linken, und ich finde, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Wir reden viel zu wenig darüber, dass es auch darum geht, wie wir um uns selber sorgen, und ich finde, dass da ein sehr, sehr wichtiger Schnittpunkt oder Angriffspunkt liegt zu dem, was auch Sarah und Georgia gesagt haben, nämlich diese massive Individualisierung. Ich kann irgendwie zum Yoga gehen und mich frei atmen und danach irgendwie wieder 10 Stunden mich an den Schreibtisch setzen und so. Das sind alles so total, total krass, massiv individuelle Sachen, die da passieren, und wir machen die alle alltäglich mit. Und deswegen fände ich sozusagen so eine linksradikale Strategiediskussion in die Richtung, wir brauchen gemeinsame Orte. Es geht so ein bisschen in das, was Sarah auch schon, glaube ich, gesagt hat. Wir brauchen gemeinsame Orte, wo wir auch wieder mehr sozusagen so alltägliche Reproduktionsnotwendigkeiten gemeinsam gestalten. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich in politischen Gruppen organisiert sind, und irgendwie abends hat man ein Treffen, aber seltenst redet man darüber, ob man jetzt eigentlich schon was zu Abend gegessen hat oder keine Ahnung. So, das passiert, also es ist nur so ein ganz kleines Beispiel. Und noch ein zweiter Punkt, was ich, glaube ich, auch einen konkreten Ansatz fände für uns zu diskutieren, geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, was Anja gesagt hat, sozusagen die Zeitlogiken anzugreifen. Aus einer linksradikalen Perspektive könnte es, glaube ich, spannend sein, weil wir uns ja alle so super gut selbst optimieren, uns mal also zu überlegen, gemeinsam faul zu sein. Also sozusagen tatsächlich diese Zeitlogik aufzubrechen, indem wir gemeinsam einfach faul sind und irgendwie uns halt eben nicht noch die 12., 13., 14. Stunde allein vorm Computer verbringen und in die Tasten hauen, sondern einfach nur rumgammeln. Also das ist, und das wollte ich nur auch nochmal sozusagen hier als Perspektive vielleicht aufmachen und als konkrete Diskussion. Okay. Ich würde gerne kurz nur was zu dem Faulsein sagen. Ich finde das super. Ich finde auch Kollektivfaulsein super. Aber ich glaube, gerade ein Teil dessen, was wir hier zum Gegenstand haben, trifft es nicht, weil wir reden über Sorge. Wir reden auch über Sorge, von, die gemacht werden muss. Leute müssen essen, können sich nicht selbst drum kümmern oder so. Das war immer der Punkt, den Silvia Federici zum Beispiel immer stark gemacht hat. Ein Generalstreik wäre erst dann einer, wenn alle Frauen ihre Sorgetätigkeiten niederlegen würden. Das ist aber nur sehr bedingt möglich. Hallo, okay. Jetzt reden wir sehr viel über Arbeitsgleichheit und Lohngleichheit im Feminismus des 21. Jahrhunderts. Aber was ich als eine Bewegung sehe, die sehr furchterregend ist, besonders für die Frau oder auch für die Queer-Bewegung, ist zum Beispiel der Blogger und Pro-Vergewaltiger Rouge V, der auch in Berlin eine Sitzung hatte, wo er Männer angeregt hat, wie man eine Frau von einem Nein zu einem Ja überredet und dass Vergewaltigung zum Beispiel im privaten Raum erlaubt sein sollte. Und er ist ein sehr, sehr berühmter Blogger in den USA und auch generell in sehr entwickelten Ländern, wo Frauen und Männer eigentlich sehr gegenüber anderen Ländern sehr gleichberechtigt sind, zum Beispiel in Dänemark, Norwegen, Schweden, sind furchtbare Statistiken neulich in diesem, ich glaube 2014 oder 15 aufgetaucht, wo der Hass von Männern gegenüber sehr erfolgreiche Frauen noch höher steigen und dass die sehr darauf versessen sind, zurück in diese traditionellen Rollen zu gehen und dass es sehr viel mit Gewalt zu tun hat und dass, dass auch Gewalt gegen Frauen in Führerposition mehr toleriert wird innerhalb einer Familie, weil, oh ja, der Mann, der verdient halt nicht so viel wie ich. Und das ist zum Beispiel in Dänemark ein sehr großes Problem und in Schweden auch, die sehr hohe Gleichberechtigungsraten haben und sehr viele Frauen in Führungspositionen haben. Und dieses Problem mit Gewalt und dieses Männinism, dass Männer sich wieder hochkämpfen müssen und dass die Frauen die Männer unterdrücken, das finde ich ein Riesenproblem und das finde ich auch, müsste auf jeden Fall angesprochen werden und vielleicht eine neue feministische Bewegung sollte vielleicht kommen, um diese komische Idee, dass Frauen Männer unterdrücken, überwältigt wird, wenn das jetzt klar ausgedrückt wurde. Okay. Ja, das finde ich einen voll wichtigen Punkt und vor allen Dingen ist es ja auch so in der BRD, dass also in diesem Bereich sozusagen die Gewalt gar nicht weniger geworden ist. Also seitdem sozusagen Gewaltzahlen geschätzt werden, sind die Gewaltzahlen ähnlich hoch geblieben. Also in der BRD wird ja davon ausgegangen, dass jedes dritte Mädchen als kleines Kind sexuell missbraucht worden ist und jede siebte Frau eine Vergewaltigung erfahren musste. Und diese Zahlen sind gleichbleibend hoch. Als ich meine, die Frauenbewegung hat da ja sozusagen eine Menge thematisiert und hat sozusagen das auch überhaupt erst aufgedeckt, auch durch viele Studien belegt und eben auch mit ihren Projekten zur Unterstützung, zur Beratung, zu autonomen Frauenhäusern Strukturen erkämpft, die jetzt mittlerweile institutionalisiert sind. Aber auch diese institutionalisierten Projekte werden ja gerade wieder zurückgedrängt oder zusammengespart. Also sowohl bei den Frauenhäusern als auch bei den Frauenberatungsstellen wird weiter gespart. Also sozusagen das Gewaltverhältnis hat sich kein Deut verbessert und die Unterstützung geht zurück. Also weiterhin ein Riesenproblem und ein voll wichtiges Thema für feministische Kämpfe. Ja, auch von mir vielen Dank für eure Beiträge. Ich fand es wirklich sehr spannend, auch die unterschiedlichen Perspektiven. Ihr habt, glaube ich, strategisch sehr viele wichtige Punkte genannt. Ich würde gerne sozusagen einen dazu geben, von dem ich dachte, dass der in vielen eurer Beiträge auch angelegt war, aber vielleicht nicht so explizit geworden ist und der auch ein bisschen vielleicht in einem spannungsreichen Verhältnis zu dem steht, was Anna vorhin eingebracht hat, obwohl ich das sehr sympathisch und wichtig finde. Nämlich, dass wir, glaube ich, uns wieder trauen müssen, stärker sowas wie eine andere Form der Organisation gesamtgesellschaftlicher Reproduktion zu denken. Und dass sozusagen in diesem Kontext dann die ganzen unterschiedlichen Strategien auch ein wichtiges Element sein können. Und da finde ich auch nochmal wichtig, den Unterschied, den Detlef Georgia aufgemacht hat, zwischen reformistischen oder Reformforderungen und revolutionären Ansätzen, was ja gar nicht eine Abwertung des einen gegen das andere sein muss, sondern die auch in einem spannungsreichen Verhältnis stehen können. Und ich glaube tatsächlich immer noch, dass irgendwie der Begriff Kommunismus immer noch einer sein kann, der dafür stehen kann, dass es darum geht, die gesamtgesellschaftliche Reproduktion anders zu organisieren. Und da sind dann eben die ganzen Sachen, die ihr genannt habt, also die Trennung zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sphäre, zwischen Produktionsarbeit und Reproduktionsarbeit und so weiter, ganz wichtige Schritte, eine andere Zeitpolitik und so weiter. Also das finde ich als Perspektive nochmal wichtig, weil ich glaube, sonst fehlt, glaube ich, was implizit angelegt war bei euch. Wir können mit dem Kommunismus aufhören, aber wir können auch noch eine Frage nehmen. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar zielt die so ein bisschen ab auf das Feld von sowas wie emotionaler Sorgearbeit. Also gerade vielleicht auch im Pflegebereich, so ist es ja nicht damit getan, irgendwie der Oma das Essen hinzustellen, sondern es geht ja auch um sowas wie Zuwendung. Es geht auch um sowas wie emotionale Wärme oder vielleicht auch in dem Beispiel von Sarah, der Künstlertyp, dem man dann den Rücken streichelt und sagt, ja, ja, die böse Gesellschaft, so, die erkennen dich nicht an, aber ich weiß das ja und so. Also vielleicht einfach so ja, eine Frage so ein bisschen in die Richtung, dass ja sowas wie, ja, emotionale Zuwendung halt immer noch sehr stark gekoppelt ist irgendwie an die Sphäre des Weiblichen und deswegen auch gekoppelt an zum Beispiel Care-Berufe. Wie können da vielleicht sowas wie Mikrorevolutionen im individuellen Raum aussehen oder wie können da Formen der Solidarisierung unter Frauen aussehen? mehr als Kaffee trinken? Mir fällt gerade echt schwer, darauf zu antworten. Also ich würde dir erstmal total zustimmen. Ja, natürlich. Es geht ganz viel auch um emotionale Arbeit, Gefühlsarbeit. Es geht darum, ich würde auch nochmal an das anschließen, was Anna gesagt hat. Es geht auch darum, uns gegenseitig mehr Fürsorge zukommen zu lassen, auch in politischen Kontexten und das sozusagen als Arbeit wert zu schätzen und vielleicht nicht immer weder die Politmacker noch die Politmackerinnen sozusagen sich in all ihrer autonomen Coolness ständig darzustellen, sondern möglicherweise auch in all ihrer Schwäche und Bedürftigkeit. Also ich glaube, dass sozusagen eine Vorstellung dieses männlichen Revolutionärs vor 100 Jahren falsch war und heute genauso falsch ist. Ich möchte ganz gerne nochmal da anknüpfen, was hier jetzt eben auch ein bisschen stärker schon angesprochen worden ist. Giorgio, du hast es auch genannt vorhin in dem Zusammenhang Ursache-Wirkung. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns hier immer noch und leider immer viel zu stark in diesem Bereich von Freiheit und Individuum im inneren Circle über unsere Befindlichkeit. Aber eigentlich ist das ein Feld, was uns innerhalb dieser ökonomischen Strukturen, in denen wir leben, so als Spielwiese bleibt, ohne dass in irgendeiner Form irgendetwas systemisch in Frage gestellt wird. Vorhin ist die Frage gewesen, welche Lösungsvorschläge wir möglicherweise hätten. Ich denke, dass es absolut Not tut, dass in den Gewerkschaften die Frauen ihre Position wieder übernehmen, die sie auch schon mal gehabt haben. Mir ist zum Beispiel in dem Streik der Erzieherinnen im letzten Jahr sehr stark aufgefallen, dass es überhaupt nicht in die Diskussion gekommen ist, dass es darum ging, dass da ein Beruf einen Status erhält, der gleichwertig ist mit allen anderen Berufen und nicht nur um eine prozentuale Lohnerhöhung, aber die Einordnung des Berufs weiterhin als eigentlicher Frauenberuf, das heißt als ein Beruf oder eine Tätigkeit, die eigentlich angesehen wird als eine ergänzende Einkommensquelle in einer Familie. Das heißt also auch in diesem Care-Bereich ist das ja nach meiner Ansicht auch ein Problem, dass das angesehen wird als eben typische Frauenberufe, die im Grunde genommen als Ergänzungs Einkommen gesehen werden, immer noch in der Grundstruktur unserer Gesellschaft, der Familie. Ich wollte daran erinnern, dass Frigga Haug innerhalb der Linken ein Modell vorgestellt hat, welches meiner Ansicht nach durchaus so als eine Rahmenvorstellung ein gutes Leitbild abgeben könnte, nämlich die 4-in-1-Perspektive. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal etwas sagen. Ja, ich finde das einen guten Vorschlag von Frigga Haug, also weil er ja sowohl verschiedene Arbeiten gleichwertig aufwertet oder eben zeigt, dass verschiedene Arbeiten für eine Gesellschaft notwendig sind. Also sie spricht da ja einerseits von der Lohnarbeit und andererseits von den reproduktiven Arbeiten. Und dann nimmt sie aber eben auch noch die politische Arbeit dazu und auch, was wir ja vorhin bei einer Vorrednerin auch hatten, schon die Muße oder Kreativität oder kreative Weiterentwicklung. Also sie sagt, alle 4 Bereiche sind gleich wichtig und alle 4 Bereiche braucht man in einer Gesellschaft und auch für ein erfülltes Leben. Und dass eben für alle Bereiche auch gleich viel Zeit zur Verfügung gestellt werden soll und eben auch dass die Ressourcen sozusagen auch so da sind, dass man auch politische Arbeit ein Teil des Lebens ist. Ich würde das sonst gern, glaube ich, auch schließen. Ihr habt die Möglichkeit, alle hier auf dem Podium sind, glaube ich, bestimmt für ein Bierchen noch da oder für ein Wasser, sonst noch weiter Fragen zu stellen, wenn es jetzt nicht eine ganz große Fuchtelei gibt. Danke ich euch, dass ihr da wart, aber noch sitzen bleiben, damit man ein bisschen sich üben kann in dem Hernehmen des öffentlichen Raumes, haben wir 3 Demonstrationsangebote in der nächsten Zeit. Klingelt eure Nachbarn raus, organisiert Häuserversammlungen, überlegt vor allem mit den Frauen, was ihr machen wollt, ob ihr lieber faulenzen wollt und vielleicht ein bisschen Film gucken wollt oder vielleicht einmal wieder raus auf die Straße geht. Es geht los am 6. März. Dazu habe ich was vorbereitet. Einen solidarischen, linken, radikalen, queeren, feministischen Blog auf der Frauenkampftagsdemo am 6. März, 12 Uhr in Berlin. Treffpunkt ist Rosa-Luxemburg-Platz. Hinten könnt ihr das Plakat mit diesem schicken Schlagring irgendwie auch mitnehmen. Am 8. März gibt es die nächste Demo, einen antikolonialen, antikapitalistischen Frauenkampftagsdemo zum Tag selber um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist der Kotti. Dann für die Ausflugswilligen, klingelt eure Nachbarn raus, macht eine Häuserversammlung, überlegt, ob ihr zusammen fahren wollt. Es gibt Fahrkarten, Busfahrkarten heute Abend zu kaufen hinten am 12. März um 13 Uhr in Köln. Treffpunkt ist dort an der Domplatte und gleichzeitig kann man sich überlegen, ob man eventuell nach Leipzig fährt. Nicht ganz so weit weg, aber auch schön. 14 Uhr, Treffpunkt Otto-Runki-Platz. Busfahrkarten, wie gesagt, gibt es hier. Ich glaube, ich weiß nur von Köln. Vielleicht ist auch Leipzig da. Bis zu Köln noch. Zu Köln gibt es noch mehr Infos von Georgia. Außer der gemischten Busfahrgelegenheit gibt es auch noch die Gelegenheit, als Frauen-Lesben-Trans-Zusammenhang mit der Bahn zu fahren. Und es wird in Köln einen Frauen-Lesben-Trans-Block auch geben. Ja, wir haben im Moment noch Bahnfahrkarten für Sonnabend früh, ein bisschen später als mit dem Bus und Sonnabend am Abend wieder zurück. Und eventuell bekommen wir aber auch noch weitere Mittel und könnten dann eventuell noch mal andere Verbindung anbieten, weil am Freitagabend in Köln auch noch ein bundesweites FLTI-Vernetzungstreffen stattfindet. Okay. An alle, die ihr da wart, die ihr so kurzfristig hier eingesprungen seid, ganz herzlichen Dank für den Aufriss und für diese Abenddiskussion. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim Bier, beim Rumgammeln und auf der Demo. Schönen Abend.